Schönen guten Abend, hallo. Ja, moin. Donnerstagabend, 20 Uhr. Das Weltraumaffen-Fast-All-Star-Team ist da. Hallo. Hallöchen auch von mir. Alle da hier, meine Güte. Guck mal, die Namen passt kaum auf den Bildschirm. Fette Runde, wow. Leute. Große Runde. Ja, die Republika, die vereint uns. Vereint bleiben zusammen. Am Welttag des Kaffeesatzes. Heute werden wir den Kaffeesatz für euch lesen. Das ist gut. Was da vor sich gegangen ist. Wir hatten doch schon mal was mit der rechten Hälfte des Kaffeesatzes. Ja, das war auch ein Republika-Stream. Wollte ja. Ich gerade sagen, das war auch irgendwie so. Was für eine Rechtschreibung? Was für eine Rechtschreibung hat eigentlich so ein Kaffeesatz? Hm? Das war nämlich ein Republika-Stream mit der Frau Nokun. Vielleicht ist der Kaffeesatz mehr wie so ein Datensatz, Opex. Dass du das gar nicht so. Ja. Kaffeesatz von links nach rechts. Ich habe es tatsächlich einmal gesehen bei Astro TV, dass er einen Kaffeesatz gelesen hat. Das war sehr interessant. Okay. Da war meine Lieblingsszene und die habe ich live gesehen, weil meine Ex hat das so gerne geguckt. Das hätte mir zu denken gegeben sollen. Ich habe immer viel gelacht, aber da meinte der Typ, ja, ich bin auch hier neben dem Kanal aktiv in der Altenpflege und außerdem in der aktiven Sterbehilfe. Oh ja. Und dann ist ihm klar geworden, was er gesagt hat. Also, passive Sterbebegleitung. Das war sehr lustig. Ja. Ja, und heute haben wir hier Natascha Strobel. Und Annika, wer ist denn Strobel? Kommt mir so bekannt vor, der Name. Strobel ist nicht die Kracher. Nee, Strobel war doch aber, glaube ich, auch die Chefin vom ARD-Programm oder so. Nee, nein. Das ist eine andere Strobel, ne? Das ist eine andere. Ja, du hast was mal geklärt. Nein, das ist diese Österreicherin, die vollkommen zu Unrecht als Expertin rangezogen wird, um irgendwelche Leute des Rechtsseins zu überführen. Und das hat sie zum Beispiel getan, damals bei Panorama, daher vielleicht auch die Assoziation mit dem Öffentlich-Rechtlichen. Mhm. Da war sie die Expertin, die also gesagt hat, dass diese Likes von dem Herrn Böhnert, hieß er, glaube ich, von der Bundeswehr, diesem Social-Media-Manager, dass die ja jetzt wohl aussagen würden, dass der ein Rechter ist, wenn er irgendwelche Bilder geliked hat, wo irgendwelche Bücher drauf zu sehen sind und unter anderem halt eben auch Bücher von diesem Antreus Verlag drauf waren. Und der Herr Böhnert hat sich da ja mit entschuldigt, dass er gesagt hat, nee, ich habe einfach diesen Hashtag, den habe ich einfach immer geliked und der war halt unter diesem Posting auch mit dabei und mehr habe ich da nicht drüber überlegt. Aber die Frau Strobel war halt sehr schlau. Die weiß halt, woran man die rechten Leute erkennt. Außerdem ist sie eine Dame, die auch mit der Antifa Veranstaltungen macht. Also mit Antifa-Gruppierungen und irgendwelche Sachen über die Liberalen erzählt, die, wie war das, nur so tun, als wären sie irgendwie dafür, dass andere Leute, dass es denen gut geht. Das wäre Mimikry, wie sie in ihrem österreichischen Akzent irgendwie gesagt hat. Das war auch eine Episode mit Frau Strobel. Ja, Frau Brockschmidt ist die Dame, die noch nie in Amerika war, aber irgendwie meint, sie wisse was über amerikanische Rechte und das, was sie da, was vor allen Dingen komisch daran ist, ist, dass sie das mit Rasse verlinkt. Und da habe ich ja hier auch schon drüber geredet. Und dass es natürlich zwar noch so ist, dass in Amerika die meisten Leute, die in die Kirche gehen, aus dem europäischen Raum stammen ursprünglich, aber wenn man es sich prozentual anguckt, ist es halt so, dass also innerhalb der Schwarzen, innerhalb der Lateinamerikaner sind die Leute, die regelmäßig in die Kirche gehen, halt mehr. Also es ist vollkommener Quatsch zu behaupten, dass in Amerika jetzt ausgerechnet die europäisch stämmigen Leute da irgendwie besonders fromm wären oder so. Das ist einfach Humbug. Aber das behauptet sie halt. Da könnt ihr vielleicht noch erinnern, ich hatte ja nach dem Super Bowl hatte ich ja mal ein paar von den Spielern von dem Gewinnerteam hier vorgestellt, die bei Twitter da sich an Gott gerichtet haben und was die halt alle gemeinsam hatten, war, dass die alle schwarz sind. Und auch wenn man in Amerika guckt, die Leute, die halt gegen Abtreibungen sind ziemlich stark. Das Thema hatten wir ja auch gerade erst. Na, also die aus dem lateinamerikanischen Raum sind ja sehr katholisch und da könnt ihr euch ja überlegen, welche Ja, das aus Einstellung dem die wohl Minderheitending dazu zu haben. framen, ist schon ein bisschen, Und ja. ja, natürlich, es sind halt mehrheitlich sind es halt Leute aus dem europäischen Raum, aber das liegt halt nur daran, weil die halt die Mehrheiten Amerika nun mal sind. Ne? Aber prozentual jetzt innerhalb ihrer Gruppe sind sie es halt nicht. Und es ist einfach Quatsch, da mit dieser Rassentheorie da irgendwie an Land zu kommen, dass irgendwie an den bösen Weißen da wieder alles irgendwie krankt. Aber das ist halt was die Frau Brockschmidt, war das nicht sogar der Titel von ihrem Buch? Wie hieß denn das nochmal? Ja, Am, irgendwas das mit hieß nur böser Weißer Hand Gotteskrieger, wahrscheinlich. oder? Amerikas Gotteskrieger war es, Ach glaube so, ich. okay. Und die Strobel Aber. mit den Bundeswehrsoldaten, der hatte da Erfolg, oder wie war das, ne? Der musste das dann ja auch nicht abtreten, ne? Also, jetzt so Ja, ich zumindest meine, raus. so wäre das gewesen sein. Ja, aber das hat er auch, glaube ich, irgendwie noch damit zu tun, dass er sich irgendwie als Head auf Social Media ausgegeben hat, was Ja, aber stimmt auch, irgendwie ja. nicht richtig war oder so. Also ja. Der Soldat, der hat auch ein Buch geschrieben, das habe ich mir gekauft, aber noch nicht gelesen. Der Titel war, wie war es denn noch? Müsste ich nachgucken, aber der hat auch ein Buch geschrieben. Okay. Ja, also die Ah, Natascha Strobel hat warte, dann. warte. Das Buch heißt Innere Führung, Marcel Bonnert. So heißt das. Also, aber Was ich weiß nicht, ob es gut ist. Also, ich interessant finde, ist, dass das Narrativ ja auch gerade wieder aufgegriffen worden ist in diesen TAF-Artikeln von dieser einen Dame, die erst, ich weiß es nicht mehr, in der Frankfurter Rundschau und dann nochmal im Spiegel, glaube ich, ihren Sermon abgeben durfte. Da wurde ja auch behauptet, also diese Transfeindlichkeit sei im Endeffekt in Amerika von den Kirchen und den dahinterstehenden Finanziers massiv gefördert worden. Also das Argument, weiß ich, haben alle das Brock-Schmidt-Buch gelesen und denken jetzt, ja, so funktioniert Amerika. Ich habe es verstanden. Danke, Annika. okay, Ja. dann schauen wir mal rein. Strobel. 40 Minuten. Sind dann bei uns wahrscheinlich wieder so zwei Was ist denn Stunden. das Thema heute? Strategien der Neorechten. Neorechte. Leuchten Die die denn leuchten auch im so? Dunkeln. In allen Farben. Darf ich Bingo schreien, wenn Privilegien gesagt wird? Bitte. Also das Wort Also es sind Privilegien. nicht die Jedes Mal. Neonrechten, es sind die Neorechten. Wir könnten mal einen Stream machen, wo wir einen kurzen trinken und jedes Mal, wenn was Ja. Oh Kulturmarxistisches mein Gott. passiert, müssen wir einen trinken. Oha. 10 Minuten später Stream abgebrochen. Kann nicht mehr. Ja, ich sehe das schon. Hegemonie. Ja, Ich dachte nur, bei der Strobel, die war doch so ein bisschen dadurch diese Geschichte mit dem Panorama so ein bisschen links verbrannt. Und ob das jetzt so ein bisschen hier die, dass sie es da hat wieder ihr ja auftreten darf. keinen Abriss getan. Also, Ja, genau, das sie sind kommt jetzt ja, kurz zur sind ja Republika nur und so wird damit böse Rechte, normalisiert, so die die dann verstehe ich das, weghaben weißt wollen, so wie Don Alfonso und so, du? ne? Das ist ja System Don Alfonso und so, wenn man dann sagt, so, was hat die überhaupt für eine Expertise, was soll das überhaupt? Ja, dann hört es auch so hin, dass eine linksextrem, vielleicht ein bisschen auch hart gesagt, aber eine sehr linke eben dann in die Mitte gezogen mit Republika, verkauft sich ja so ein bisschen als mittig, oder? Ja. Ja, also bei der Sie Republika wollen sind gerne ein solche Mainstream sein, Leute, sagen wir so. da kannst du, glaube ich, gar nicht extrem genug sein, also, wenn du links bist. Und ich würde die schon so bezeichnen, also nach den Sachen, die die halt so gesagt hat, ich halte die für eine Kommunistin. Die ist zwar nicht so wie die Kracher, dass sie sich das selber auch irgendwo hinschreibt oder so, aber nach diesen Ausschnitten, die da schon waren von irgendwelchen Talks, die sie irgendwie gegeben hat, ist das mein Eindruck auf jeden Fall. Also, Fangen ja, wir komm, jetzt mit dann dem fangen wir ab. Scheiß an, Ja. damit er irgendwann rum ist. Genau, Ja. fangen wir ab. Ja, hallo. Danke, dass ihr alle hier seid. Wir haben es uns ein bisschen kleiner vorgestellt, Ja. aber wir sind trotzdem froh, dass so viele ein Interesse haben an unserer Session. Das ist die Annika, ich bin die Natascha. Warum sind wir heute hier? Wir sind heute nicht für den Spaßpart hier, wir sind hier für den Not so much fun at parties, Part hier. Wir sprechen über Faschismus. Wir sprechen sehr gerne über Faschismus, auch wenn es ein bisschen ein tristes Thema ist, weil es uns ein großes Anliegen ist und weil sich sehr, sehr viel tut, gerade in der Szene. Wir erleben Sammlungsbewegungen, in verschiedenen Bereichen unter verschiedenen Themen, die, und das ist der wichtige Part, nicht mehr auf ein Land begrenzt sind, sondern global funktionieren und vor allem transnational funktionieren. Das heißt, wir haben nicht parallele faschistische Bewegungen in einzelnen Ländern, sondern wir haben faschistische Bewegungen, die über Ländergrenzen hinweggehen und wie selbstverständlich zusammenarbeiten. Und hier baut sich etwas auf, das ein Problem wird, ein Problem ist. Und wir möchten jetzt gerne einzelne Gruppen beleuchten innerhalb dieses faschistischen Großprojekts. Ja, wir haben das Internet entdeckt. Da können sich Leute mit den gleichen Interessen vernetzen. Das haben wir beobachtet. Da wird uns noch das ganz schlimm vor Faschismus. Faschistisches ist das, was ich aus dem Anfang mitgenommen habe. Faschistisches Großprojekt. Das ist schon eine interessante Zusammenfassung, ja. Im Endeffekt ist es halt natürlich immer wieder das, was die Linksextremen halt für Faschismus halten. Mit anderen Worten, alles, was nicht in das kommunistische Utopia führt. Ne? Da sind natürlich sicherlich auch Rechtsextreme dabei, aber ja, also. Ja, wie die Rechtsextremen von Gamergate zum Beispiel, die sind ganz schlimm gewesen. Das ist halt, die stellen ja auch. Damit übergebe ich an die Annika, die uns eine Gruppe vorstellt. Ja, genau, also das war die Idee, die wir hatten zu diesem Talk, dass wir euch so einen kurzen Überblick geben, was so die einzelnen wichtigsten Akteure sind. Und eine der Gruppen ist eben das, was man so allgemein als die religiöse Rechte bezeichnet. Darunter sammeln sich ganz viele verschiedene Denominationen, ganz viele verschiedene Glaubensrichtungen. Und das ist, auch wenn mein Buch jetzt beispielsweise sich auf Amerika bezieht, ist es kein rein Amerika-spezifisches Problem. Also wir sehen beispielsweise auch in Europa, in bestimmten Ländern, wir sehen es in Polen, wir sehen es in Ungarn, gerade nochmal, gerade war die CPAC, die Conservative Political Action Conference, eine ganz wichtige Ja, da hatten wir übrigens auch drüber gesprochen, das war das, wo sie da dieses schwule Zelt hatten und was weiß ich nicht, was alles für ein Kram. Mhm. Also ja, auch das wieder, ne? Alles Faschisten natürlich. Und damit ist ja auch quasi schon der Zusammenhang hergestellt. Ne? Ja, wir beschäftigen uns mit Faschismus. Ja, neulich war übrigens die CPAC. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich finde es toll, dass die hier faschistische irgendwie Bewegungen so und Situationen, Institutionen aufzählen. Ja, ich freue mich bei der Aufzählung, wenn dann über muslimischen Faschismus geredet wird. Da freue ich mich drüber. Das kommt doch noch, oder? Nee, das ist doch kein religiöser Extremismus, OPEX, hallo? Ja, okay. Warte, aber das klingt halt so, als hätten sie alles zurechtgetrimmt, was nicht westlich amerikanisch ist. Für mich klingt es auch gerade so, als wenn sie meinte, dass irgendwie den Polen jetzt das Problem wäre, dass so viele europäischstämmige in die Kirche gehen oder so, weiß ich nicht genau. Irgendwie zu wenig divers in den Kirchen oder was. Also es ist nicht auch irgendwie erwartbar, dass es in Polen so ist. Ja, und ich fange einen Kulturkrieg an. Und dann wundere ich mich, wenn die Leute, die ich unter Beschuss nehme, sich irgendwie sammeln. Ja. Und irgendwie sich organisieren. Ist schon. Dann kann ich denen dann noch unterschieben, dass sie sich radikalisieren. Nur weil sie sich organisieren, weil sie halt sehen, wie ihre Lebensweise immer weiter zurückgedrängt wird. Relative Konferenz. Rechtskonservative Konferenz fand gerade zum ersten Mal in Ungarn statt, was auch ein ganz wichtiges Signal dafür war, dass es sich hier also, obwohl es einzeln nationalistische, quasi politische Projekte sind, dass das sich nicht davon abhält, ganz im Gegenteil davon, sich auch international zu vernetzen. Und gerade bei der religiösen Rechten sieht man, und deswegen ist das Beispiel Amerika eben so anschaulich, weil die religiöse Rechte dort über eine sehr dezidiert und sehr ausgefeilt aufgebaute politische Infrastruktur verfügt, die von Anfang an, also seit ihrer Gründung in den 60er, 70er Jahren, auch immer schon das Ziel hatte, sich international zu vernetzen. Also, falls es den einen oder anderen überrascht hat, dass von rechter Seite aus den USA beispielsweise beim Beginn des Ukraine-Kriegs noch vereinzelt Pro-Putin-Positionen kamen, bevor sie dann relativ schnell gemerkt haben, dass das, dass man das nicht mehr kommunizieren kann, dass das nicht gut ankommt. Das fing schon an direkt nach dem Fall der Sowjetunion. Also da sind Vertreter der religiösen Rechten sind nach Russland gegangen und haben dort eben schon damals angefangen, die Beziehungen aufzubauen und eben auch Organisationen zu gründen, die ganz dezidiert dafür angelegt sind, dass man sich international vernetzt. Und gleichzeitig sieht man auch jetzt an so Veranstaltungen wie... Chris, ich habe jetzt gerade einfach von dem, wie Sie es beschrieben hatten, aufgezählt hat, den Prozess, die Entwicklung, so habe ich einfach Parallelen so im Kopf gehabt so zu Frankfurter Schule und Kulturmarxismus. Ja, und auch vor allem zu den Netzwerken, die selber zu bauen und ja auch gezielt ansagen, dass sie bauen wollen und werden und so. Also Netzwerke sind eben nur auf einer Seite böse offensichtlich. Ja, und ihre Netzwerke werden vom Staat gestopft und sie wundern sich, dass die anderen zu jemand gehen, der Geld hat und deren Positionen teilt. Merkwürdig, ne? Der nächste Punkt ist, dass sie zurückhaltend waren in Sachen Ukraine. Ja, wie hätte man es denn gerne? Aus der linken Seite höre ich seit all jeher, dass die USA der wirkliche Weltfeind ist und seine Aggression international. Und dann sind sie einmal, wenn was passiert, ein bisschen am Hesistieren und sich am Zurückhalten. Und das ist jetzt auch nicht gut, dass sie da nicht sofort Flanke beziehen oder was. Also, verstehe ich nicht. Also, ich kann man sich jetzt drüber streiten, ob das gut oder schlecht war, ob das ein Fauxpas war, aber so generell aus der linken Blase heraus, wie kann man denn die USA dafür kritisieren, dass sie nicht aggressiv genug sind? Also, ja, eine linke Forderung ist das irgendwie nicht, ne? Nein. Ja, und ich meine, diesen ganzen Putin-Desinfo-Kram hätte ja bei uns die SPD vorangetrieben. Und bei den Linken ist ja auch nicht weniger. Also auch da wieder jetzt zu behaupten, das wäre jetzt irgendwie eine Strategie von den religiösen Rechten ausgerechnet. Oder irgendwas, was die jetzt irgendwie dummerweise tun, obwohl man es doch jetzt irgendwie besser wissen müsste oder so. Und auch da wieder, ja, irgendwelche religiösen Leute gehen irgendwo hin. Ja, wo gehen die denn nicht hin? Nach Nordkorea vielleicht oder so, wo man nicht hinkommt. Aber ansonsten gehen die doch überall hin. Und bringen ihre Bibel mit. Also, was ist daran besonders? Aber hier tun sie wieder so, die gehen nach Russland. Hilfe. In anderen Ländern ist das auch teilweise verboten. Da kommen die gar nicht dahin. Naja gut, aber nach dem Niedergang der Sowjetunion sind alle nach Russland gegangen, die da entweder Geld machen wollten oder halt Schäfchen fangen. Ich meine, das sind auch die hier, die orangen Mönche da, die Buddhisten hingegangen und die Mormonen und was weiß ich wer. Alle haben versucht, da ein Stückchen abzukriegen. Ich meine... Hast du gerade von den orangen Mönchen geredet? Sind das Mönche, die Orangen verkaufen oder was? Nee, das sind diese hier, wie heißen die denn? Hare Krishna? Buddhisten. Hare Krishna. Nee, Hare Krishna sind die Orangen. Und die haben bestimmt auch ein Netzwerk gebaut mit den anderen Hare Krishna-Freunden. Orange. Ja, die haben eher so Safrangelb, finde ich. Aber die Hare Krishna sind ja so richtig orange. Das sind die in Heidelberg ist doch so ein Zentrum von den OPEX. Warst du da schon mal? Da kann man angeblich gut essen. Nee, da war ich nicht, aber ganz kurze lustige Story mit den Leuten. Ich laufe durch die Innenstadt so, steht ein Typ, hält mir so ein Buch entgegen, so von Hare Krishna. Ich gucke den an und sage so, ich kann nicht lesen. Ja, so, ich auch nicht. Das ist das Wortgefecht gewesen. Also die sind schon lustig, ja. Man kann mit ihnen Spaß haben, ja. Im Gegensatz zu den beiden hier. CPAC, ja, dass sich da auch Gruppen vermischen, dass die auch untereinander kommunizieren. Und wir haben halt da beispielsweise übrigens auch deutsche Akteure gehabt. Birgit Kelle war eine Gastrednerin beispielsweise bei CPAC. Und wir sehen dort also, wie einzelne Figuren der religiösen Rechten dort auftauchen, teilweise auch auf dezidierte Einladungen von Orban, der also gesagt hat, das ist eure neue intellektuelle Heimat hier in Ungarn und gleichzeitig auch Vertreter von dem, von der Gruppe, mit der Natascha sich ganz besonders beschäftigt. Ja, ich weise nochmal darauf hin, das Ganze wurde uns hier eingeleitet mit Faschisten. Wir beschäftigen uns mit Faschismus. Jetzt haben wir hier Birgit Kelle von der CDU. Und CPAC, eigentlich auch komplett faschistische Geschichte. Ja, es sind doch Hilfskonstrukte, weil sie keine wirklichen Faschisten gefunden haben oder was, keine Ahnung. Nee, für die ist das alles schon Faschismus. Der hat nur die Maske. Es ist trotzdem ein Hilfskonstrukt, weil keine wirklichen da sind. Das ist doch trotzdem eine Art Hilfskonstrukt. Was ich hier sagen muss, ist, bisher ist es, finde ich, nicht mal Oberstufenreferatniveau gewesen. Also, was ich bisher gehört habe, waren Allgemeinplätze im Endeffekt. Aus dem Mund von der linken Mediengestalt. Ja, so ein paar Schlagwörter, ne? CPAC, Birgit Kille, weiß ich nicht. Ja, und halt, ja, die Rechten sammeln sich, ja, die Religiösen und die Rechten arbeiten zusammen, so, ja. Ne, Russland, Putin. Was Interessantes, oder machst du einfach die Liste runter? Also ich als Lehrer würde jetzt sagen, bisher keine Eigenleistung wirklich. Gleichgesinnte Leute tun sich zusammen. Wo ist jetzt das Besondere? Das ist halt nicht so richtig. Für die Oberstufe reicht es eigentlich noch nicht. Schauen wir mal, ob es besser wird. Ja, also auf der Webseite von der Republika unter Partner sieht man Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, ARD. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bundesministerium des Inneren und für Heimat. Bundesministerium für Bildung und Forschung. Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Ah. Das sind alles die Herrschaften, die... Steckt der Becke da bei denen alle hinten drin oder was? Das sind die Herrschaften, die sich darum gekümmert haben, dass die sich da jetzt hinstellen können und irgendwie sagen können, wer da jetzt alles Faschist ist. Die finden das gut, die finden das Niveau gut und fördern das gerne, glaube ich. Ich möchte noch dazu sagen, nicht, dass es wieder Bösartigkeiten gibt. Ich würde das genauso von einem cis-heterosexuellen, straighten Typen verlangen, der mir was über rechte Netzwerke erzählen will. Mit ihrem gelesenen Geschlecht hat meine vorhergehende Bemerkung nichts zu tun. Richtig, mit den radikalisierten Konservativen. Genau. Es passiert viel in der extremen Rechten und es passiert unter vielen thematischen Klammern sehr viel. Aber es passiert nicht nur in der traditionellen extremen Rechten, also in der extremen völkischen Rechten, so wie wir sie kennen, in der Geschichte sehr viel, sondern was ich beobachtet habe und was ich auch in meinem Buch beschreibe, ist, dass sich auch innerhalb von konservativen Parteien einzelne Fraktionen Strategien überlegen oder übernehmen, die wir früher nur bei der extremen Rechten gekannt haben. Das heißt, wir haben es auf einmal mit Parteien zu tun, die nominell konservative Parteien sind, aber mit dem Instrumentarium der extremen Rechten hantieren. Was? Ja, wir haben es mit denen zu tun, die wir gerne so behandeln möchten, als wären sie quasi schon kurz vorm Faschismus, weil sie da ja eh alle hinsteuern. Und ach ja, übrigens, die Liberalen ja auch. Und eigentlich alle außer uns Kommunisten. Also müssen wir wirklich repressive Toleranz walten lassen und alles verbieten, würde ich sagen. Sie hat vor allem auch erstmal, also ich habe langsam das Gefühl, als sie Brockschmidt gesagt hat, ja, unsere Idee für den Vortrag hier war, dass sie auch nicht viel weiter als bis zu dieser Idee gekommen sind. Weil dieses Gestammel, die ersten vier Halbsätze, das war im Endeffekt nochmal das, was sie vorhin schon mal erzählt hat. Es bewegt sich viel in der rechten Szene, was ein völliger Allgemeinplatz ist und nichts auf einem Podium. Ja, und sie hat ja im Endeffekt jetzt schon gesagt, und ich möchte gerne diesen Begriff auch so weit wie möglich ausweiten, weil ich da irgendwie identifiziert habe, dass es Strategien gibt. So Strategien wie wahrscheinlich Instagram-Beiträge liken. Oder sagen, dass Feminismus irgendwie Quoten irgendwie blöd sind oder falsch sind oder sowas. Cool also auch, dass beide gleich antikapitalistisch, wie sie sind, beide ihr Buch gedroppt haben, ne? Beide, im ersten Satz ungefähr. Okay. Geht sicher alles, das Geld geht sicher alle an alles an Leute in British-Guyana, die da in Waisenhäusern leben müssen, gehe ich von aus. So gut, wie die beiden sind. Wir haben das gesehen, gut, in den USA, ja, die Republikaner nominell eine konservative Partei, man vergisst es manchmal, aber auch in Großbritannien unter Johnson, also gerade das Brexit-Votum und alles danach, aber auch aus dem Land, aus dem ich komme, Österreich, unter Kurz und jetzt auch noch nach Kurz, wo konservative Parteien den Ja, das Brexit-Votum und alles danach, das ist auch extreme Rechte, oder wie? Methoden. Ich lebe in einem demokratischen Staat und die Leute wählen nicht so, wie ich das will. Deswegen sehe ich überall Nazi-Gespenster. Ist doch klar. Ich meine, ich sehe das so. Ich. Und guck mal, die fehlen. Die anderen leiden auch. Die müssen das alle genauso sehen wie ich. Das ist vor allen Dingen absolut lächerlich. Also es gibt da nur Leute, die sich darüber aufregen, dass ja von den Konservativen auch alle möglichen Leute so Merkel-mäßig halt den ganzen Quatsch noch mitbespielen, weil sie alle meinen, halt auch schon das gefressen haben, dass dieses so Ruprecht-Bollens-mäßig, ne? Dass der Krempel, den die Linken da, also sie haben es halt total verschoben. Sie wurden an ihrem Linkspol und alles ist rechts. Und ja, alles unterhalb von, wir brauchen Frauenquoten und offene Grenzen und was weiß ich nicht, war das, ist ja quasi Faschismus. Ich würde die gerne mal mit einer Zeitmaschine mitnehmen nach 1980, dass sie mal sehen, wie die CDU da drauf war und die CSU und wie da, mit welchen Handschuhen da geboxt wurde. Ja. Die entflammen wahrscheinlich nach dem ersten Wortgefecht im Bundestag. Ja, das würde die wahrscheinlich überhaupt nicht wundern, weil das war halt vor ihrer Hegemonie, ne? Status quo aufgeben. Das heißt, sie wollen nicht mehr stabilisierend auf das politische System wirken, sondern sie wollen ein politisches System destabilisieren, zerstören. Ja, die wollen das auf gar keinen Fall. Strobel und Brockschmidt und die ganzen Leute wollen auf gar keinen Fall das politische System destabilisieren. Das ist das Letzte. Genau, die Konservativen sind dazu da, das System umzustürzen. Genau. Wir waren paar Monate in Corona rein und dann hatten wir in den USA wieder einen High-Profile-Case von jemandem, der von der Polizei umgebracht wurde. Und dann hatten wir monatelang Unruhen in den USA. Man hat 10 Milliarden in die Ideologie der Black Lives Matter-Leute im Intersektionalismus gesteckt, also Corporate Donations etc. 10 Milliarden sind dort geflossen. Man hat sogar in den Städten haben sich die Polizisten zurückgezogen, weil sie halt nicht ein weiteres Case haben wollten. Und dann sind die Mordraten dort sogar wahnsinnig nach oben gegangen, schwarz auf schwarz Mordraten, weil die meisten Morde innerhalb von ethnischen Communities passieren. Und das wird ja von der Linken und den Progressiven ja gefördert und mitgemacht und auf der Regenbogenfahne mit dem Dreieck, das steht ja auch für schwarze marginalisierte Gruppen, das wird überall gefeiert und hochgehalten und es entstehen Unruhen und das, was sie dann gerade auf die Rechten bezogen hat, passiert genau bei den Linken und bei den Rechten wüsste ich jetzt nicht, wo die monatelang Unruhen gemacht haben. Bauernproteste vielleicht in den Niederlanden, ja, aber weiß ich jetzt nicht so. Ja, aber hier der Sturm auf das Kanzleramt, der Sturm aufs Kapitol. Stimmt. Die ganzen Konservativen, die versuchen, das System zu stürzen. Eine autoritärere Lösung anzubieten, beziehungsweise darauf hinzuarbeiten. Und das ist ein ganz großes Problem, weil die extreme Rechte, die kennen wir, die gibt es subkulturell, die gibt es außerparlamentarisch, die gibt es im Parlament. Aber wenn der Konservatismus beginnt abzukippen, dann haben wir ein Problem in der Demokratie. Und das Problem ist, dass es funktioniert oder funktioniert hat, wenn man nach Österreich schaut. Aber wenn man sieht, selbst jetzt, wo Kurz weg ist, erholt sich das politische System nicht, sondern es bleibt ein Scherbenhaufen zurück und es bleiben ganz viele Löcher im Rechtsstaat, in der Demokratie zurück. Und diese konservative Rechte, vor allem konservative Parteien, die abkippen und sich vor allem auf die Kulturkampfebene der extremen Rechten begeben, sind ein Mosaikstein, ein wichtiger Mosaikstein in dieser autoritären Wende. Ja, also ist eher, dass sie dazukommen. Auf gar keinen Fall Kulturkampf machen gegen den Kulturkampf. Nicht mit einsteigen, ne? Wir haben ja nur Kulturkampf nur von links hier, sollen wir haben. Und ja, die steigen ja nicht ein, die kommen dazu, würde ich sagen. Die anderen sind ja schon da. Ja, eben, ja, gegen Steuern halt, ne? Ja, genau, natürlich. Und das wollen sie ja nicht, weil sie wollen ja immer schön weiter steuern. Steuern ist raum. Erleben. Es gibt aber ganz viele von diesen Mosaiksteinen und was uns auch immer so wichtig ist, man muss die Verbindungen nicht sehen und vielleicht gibt es diese Verbindungen noch gar nicht oder vielleicht stehen diese Gruppen auch in direkter Konkurrenz zueinander. Aber wir leben in sehr volatilen, sehr dynamischen Zeiten. Mit der richtigen thematischen Klammer sehen wir auf einmal Allianzen, die wir zuvor nicht für möglich gehalten haben. So, nein, oder? Das doch. Ist so eine Art Verschwörungstheorie, die immer echt? Funktioniert. So. Also, was ich Cats and dogs living together, mass hysteria. Ja, das ist so, wie wenn ich sage, ja gut, ich kann zwar, vielleicht gibt es diese Chemtrail-Verschwörung noch nicht, aber ich sehe die Streifen schon. Und das kann ja auch sein, dass die in Zukunft was reinmachen in die Dinger oder so. Ist vielleicht kommen die Zwerge Gondor zur Hilfe oder die Leute aus Rohan, aber ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall kriege ich am Ende den Ring. Ich wollte schon vorher anmerken, jetzt sage ich es erst recht, willkommen zum Grundkurs Agit-Propaganda. Ja, ich meine, ja, aber auch die da. Und wer ist der Typ an diesem Schreibtisch? Vielleicht ist es der Ray. Also jetzt ist die ganze Menge Mosaik steuern, diese verbindet mit Sachen und da sieht sie da was drin. Und wenn sie das anders verbindet, sieht sie was anderes drin. Und das ist immer noch die Beschreibung, die verständlich sein soll für die Zuschauer. Ja, sie hat ja jetzt quasi gesagt, vielleicht arbeiten die jetzt noch nicht zusammen, aber ja, eben, sie macht sich auch Verbindungen ran, die es noch gar nicht gibt und so. Überlegt sich das Bild ein bisschen anders und so weiter, ja. Ja, da kann ich ja auch sagen, vielleicht wollen die Linken jetzt noch nicht mit den umstürzlerischen Kommunisten zusammenarbeiten, ne? Aber ist ja die natürliche Entwicklung, also müssen wir die alle einbuchten. Ja, ja, genau. Das geht auch. Ja, und die Person, die da an dem Schreibtisch sitzt, die hatten dieses Mal dieses Format, dass immer nach diesen Talks es noch so eine Art Interview gab, wo die dann sich da zu diesem Schreibtisch begeben haben und dann die Person, das waren so wechselnde Moderatoren, den dann noch so ein Q&A mit denen gemacht haben. Und Rechtsextremismus, autoritäre Antworten sind immer Krisenlösungsstrategien. Ja? Ob es reale Krisen sind oder herbeifantasierte Krisen sind, sei mal dahingestellt. Aber wir leben jetzt auch in einem Zeitalter von sehr vielen realen Krisen, von sich auftürmenden Krisen, ineinanderfließenden Krisen. Und auf diese Krisen gibt es eben nicht nur solidarische Antworten oder gibt es nicht nur logische Antworten, das, was die Wissenschaft sagt. Nur logisch. Wer nur hat logisch, was die Wissenschaft sagt, ja. Genau, wer hat die Logik gepachtet? Die Wissenschaft, sagt sie ja gerade. Das ist die Querfront zwischen Gutmenschen, nee. Ja, das nicht nur tatsächliche Krisen, auch ausgedachte Krisen und so, ja, bei euch nie, ne? Bei euch gar nicht. Tamponsteuer, solche Dinge. Gender Pay Gap. Soziologen oder Biologen? Welche Wissenschaftler sind jetzt gemeint? Na, die Wissenschaftler. Ach so. Die allgemeinen. Sondern es wird, umso virulenter diese Krisen werden, umso mehr autoritäre Antworten wird es geben. Und eines davon ist die Klimakrise, wo jetzt sehr lange Zeit vorherrschend war, dass es geleugnet wird, dass es schlicht geleugnet wird, dass es diese Klimakrise überhaupt gelogen. Gibt. Aber hier baut sich das auch schon ein anderes Narrativ gelogen. Auf. Ja, es ist so, das sieht man, wie sehr sie sich wirklich mit der anderen Seite beschäftigen. Nämlich offensichtlich überhaupt nicht. Mit den Inhalten schon gar nicht. Also, kann doch nicht sein. Leugner, das ist so, ich meine, auch die Gesellschaft hat das an sich nie geleugnet. Also, man hat sich ja immer weiter in die grüne Richtung entwickelt. Den Salat haben wir ja jetzt. Also, ja, naja, es gibt schon ein paar Verirrte, die irgendwie, gab es noch von der AfD. Ja, aber Tweets, die sind doch nicht relevant. Wenn ich meinen Eiswürfel hier in meinem Glas habe und der schmilzt, dann fließt es ja auch nicht über und tralala, so ein Zeug halt, so dieses Level. Ja, aber das ist wie mit den Corona-Leugnern. Das ist ein Begriff, der wird über den ganzen Haufen Leute ausgekippt. Das können die ja am besten halt. Ja, ja, genau. Und der betrifft im Endeffekt nur so irgendwie ein paar Leute. Die da unten stehen. Und du kippst es einfach über alle 1000 aus. Und das wird hier auch wieder gemacht, weil der Widerstand Strategie vor allem... Und so und so fort. Und was ja auch da, also wer das ja in England ganz viel betrieben hat, war die Thatcher, ne? Das war eine von den ersten, die das da überhaupt zur Sprache gebracht hat. Und das würden die auch nicht anerkennen. Weil die Konservativen haben früher sich sehr stark auf diesen Kram gestürzt. Ja. Und das ist echt wirklich unglaublich leer, was ihr sagt. Aber es will halt die solidarischen Antworten die haben. Und die solidarischen Antworten sind natürlich, dass wir uns es jetzt nicht mehr erlauben können, irgendwelche Unterschiede zu haben. Es darf keine reichen Menschen mehr geben, sondern wir brauchen jetzt eine Planwirtschaft. Ne? Das sind dann die solidarischen Antworten. Aber und gleichzeitig fantasieren sie da rein, dass die anderen die Autoritären sind. Ja, ne? Die anderen sind die Autoritären. Während sie für den Klimawandel halt sagen, ja, aber die halt die Fresse, das gilt jetzt so und du musst halt das und Solidarität, das und das befolgen. Ne? Das ist die Solidarität von den Leuten. Und deswegen sagt sie auch, ja, die Liberalen machen nie Mimikry, wenn die sagen, ja, dass sie auch irgendwie sich um die Leute kümmern wollen und so und die nicht alleine dastehen lassen sollen. Weil was ist die Mimikry? Die Mimikry ist halt eben, dass sie ja dann aber nicht sagen, so, wir müssen jetzt hier Planwirtschaft einführen und allen Leuten sagen, wie sie zu leben haben. Ne? Das, sondern die sagen dann so Sachen wie, das muss der Markt regeln oder wir brauchen Innovationen oder so. Ne? Und das ist ja dann nicht wirklich die Solidarität. Ne? Da denken die Leute ja dann wieder an sich und so. Besser aus deren Sicht gibt es entweder solidarisch oder solidarisch. Ja. Nichts dazwischen, Alter. Wie hatte ich dich vermisst? Ja, ich habe mich auch vermisst. Das ist ein Wandel, der relativ schnell sich vollzogen hat. Also man hat beispielsweise, wenn man sich die letzten, auch international, die letzten großen rechten Terroranschläge ansieht, wenn man diese einzelnen sogenannten Manifeste miteinander vergleicht, dieser Terroristen, dann fällt auf, dass... dann fällt auf, dass die alle nicht vernetzt sind. Dass das alles ja doch, die sind ja global vernetzt, über Pepe den Frosch und ja. So, hast du doch gelesen im Hassbericht. Ja, die sind über Memes, ja, über Kultur sind die vernetzt, aber nicht über ich gehe zum CPAC oder so, weil da bin ich ja zu Hause. Und dann sagt mir die Kelle, ja, guck mal, Pepe der Frosch, geil, oder? Also. Do you feel it, bro? Die meisten der jüngeren Terroranschläge eben eine ganz starke ökofaschistische Linie führen. Und das mag jetzt auf den ersten Blick vielleicht erstmal seltsam klingen, weil man, glaube ich, generell Umweltbewegung, Klimaschutz und so weiter nicht unbedingt erstmal mit rechts verbindet. Aber wenn man in die Geschichte guckt, ist Umweltschutz, Naturschutz auch in seinen Anfängen schon auch von rechten Gruppierungen und von rechten Politikern betrieben worden. Es gibt dann auch ganz direkte Bezüge. Annika, ist dir klar, dass vor deinem, also bevor du geboren wurdest, Annika, da war schon ganz viel Zeit. Das nennt man Geschichte. Ja? Und wenn damals jemand hingegangen ist und hat Geld in die Hand genommen, um irgendwie halt entsprechendes zu tun, dann war der mit großer Wahrscheinlichkeit ein Konservativer, weil das waren sehr konservative Gesellschaften damals im ausgehenden 19. Jahrhundert, denke ich mal, ungefähr. Oder weiß nicht, wann der Naturschutzgedanke eingesetzt hat. Vielleicht mit der Romantik, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist das ein Nullargument wieder. Nullargument. Also ich bin immer noch ein bisschen frappiert, dass sie meinte, die Ökoterroristen sind die Konservativen. Nee, Ökofaschisten hat sie gesagt. Ja, okay. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sie von den Terroristen auf die Ökofaschisten gekommen kennen ist. Ja, die ganzen Rechten, die da immer die Castor-Transporter weggeschaut haben. Ja, sie zeigen einem immer das gleiche eine Dorf irgendwo in Ostdeutschland, wo angeblich ganz viele schlimme Nazis wohnen und da völkische Kommune machen. Ein ja, Dorf in Ostdeutschland. Und es gab ja auch von diesen ganzen rechten Kleinstparteien immer diesen Slogan Umweltschutz ist Heimatschutz. Ja, aber... Ich meine, wie viele, wir hatten mal geguckt, ne, 5000 Menschen hatte die NPD oder war das noch weniger? Oder ja, waren das die Wähler? Also es war, ich glaube, alle zusammengenommen waren 5000. Ja, oder sowas. Also von denen geht die Gefahr nicht aus, hier einen Staatsstreich zu machen. Und die haben, glaube ich, auch nicht in der Hand, irgendwie größere Mengen zu mobilisieren. redet jetzt auch von irgendwelchen Terroristen, also ja, keine Ahnung. Aber auch da wieder, ne, also sie meinen ja auch, das hatten wir ja auch mit diesen Geschichten, ach, kann man derjenige, der da irgendwie gerade sich seine Zigaretten stopft, sich mal muten oder so? Danke. Diese Geschichte hier mit diesem Incel-Kram und so, da haben sie auch mal drauf umgeritten, das sollen ja angeblich auch alles Rechte sein. Und da hatte ich auch dieses Beispiel von dem Buch von Andy No, wo sie da so einen, der irgendwie mit seiner wegen Unterhaltsstreitigkeiten oder so, dann irgendwie sauer war auf das System und so und dann irgendwelche Feueranschläge da gegen irgendwelche ISIS-Facilities gemacht hat und so ein Zeug. Also irgendwelche Leute, die da unzufrieden sind, irgendwie meinen, der Staat oder so ist das Problem. Die lassen sich halt von allen möglichen Richtungen da ansprechen, wenn das irgendwie den sinnvoll erscheint. Also da immer so zu tun, als gäbe es da nur diese eine Gruppe, die dann ein Monopol drauf hat auf diese ganzen Sachen, ist halt Quatsch. Aber da würden sie ja wahrscheinlich dann auch wieder sagen, dass das alles prima ist. So irgendwelche ISIS-Facilities sind ja sowieso quasi hier Konzentrationslager oder so. Oder nicht ISIS, ICE heißen die ja da irgendwie. Also diese Leute, die Deportationen machen in Amerika von den illegalen Einwanderern. Ja. Züge zu Eugenik und zu sogenannter Rassenlehre und so weiter. Aber ich glaube, es ist wichtig, wenn wir kurz bei diesen Terroristen bleiben. Das ist natürlich jetzt erzählen, ein extremes Beispiel, aber ich glaube, erzählen hier das was von Rassenlehre. Da kann man und im nächsten Vortrag wird dann wieder fröhlich über Critical Race Theory gesprochen und niemand merkt, dass er einen Balken im Auge hat. Keiner von denen. Das ist schon krass, oder? Diese kognitive Dissonanz. Ja, aber da sagt man doch nur die Strukturen, beschreibt man doch nur in dieser furchtbaren Gesellschaft hier von uns, die so faschistisch ist, die Strukturen, die faschistischen, die will man doch nur ändern. Genau, deswegen stoppt man auch schwarz und weiß rot. Ne? In so einem Fall. Man sehen, was sich gerade auch innerhalb der extremen Rechten tut. Weil noch vor einigen Jahren, als es den Terroranschlag in Utøya gab, bei Breivik, in Breiviks Manifest, konnte man noch nachlesen, dass Klimawandel und so weiter, das sei alles erfunden, das sei alles irgendwie eine kommunistische Verschwörung. Also so das Übliche, was man auch von rechtskonservativen Gruppen kannte, jetzt spezifisch darauf fokussiert. Und das ist bei den jüngeren Terroranschlägen anders gewesen. Da wird dann teilweise mit der Klimakrise argumentiert. Also da ist quasi ein Punkt überschritten worden und das ist quasi die Gefahr dabei auch generell für auch eine rechtskonservative Bewegung, dass wir... Es würde mich echt mal die Beispiele interessieren, welche Leute sie da jetzt zu Rechten umdefiniert hat. Also hier der Christchurch-Attentäter, der hatte irgendwie sowas. Okay. Mit Ökofaschismus, das stimmt, das hat der GS gerade im Chat auch gesagt, aber also, der hat so viele verschiedene Strömungen, die auch teilweise widerläuflich waren, deswegen von einem so auf ganz viele zu extrapolieren und die Aussage zu sagen, gut, dass der Breivik gesagt hat, Klimawandel ist irgendwie eine marxistische Verschwörung, ja, glaube ich, hat er gesagt, aber dass sich das jetzt ins Gegenteil verkehrt hat, das wäre mir echt neu. Ja, und ich meine, der Christchurch-Typ hat ja auch gesagt, man soll PewDiePie subscriben. Vielleicht war es ja auch nur so ein Spruch. Also ich finde zum Beispiel diese Argumentation der Klimaleute, dass das ja auch zu Flüchtlingsströmen führen wird oder so, finde ich ein bisschen widersinnig. Und die sind ja angeblich alle links und nicht gegen, und nichts gegen die Leute oder so, gegen die Umsiedlung. Aber ob das jetzt unbedingt dann ein rechter Flügel in der Klimabewegung ist, das würde ich auch nicht annehmen. Also der Klimawandel radikalisiert die Leute, dass sie zu rechten Terroristen werden. Das habe ich echt noch nie gehört. Faszinierend, ich habe ja was gelernt. Hat sich jetzt schon gelohnt. Naja gut, sagen wir mal so, je nachdem, wie die Indoktrination durch die Gesellschaft für die junge Generation aussieht, kommt halt darauf an, ob deine Eltern halt den Klimawandel als das Ende der Welt zeichnen oder jemand, ob du jemanden hast, der da irgendwie rational mit umgeht oder so. warum solltest du nicht auf der einen Seite rechte Ideen haben, auf der anderen Seite aber sagen, und der Planet muss gerettet werden? Das ist nicht mehr primär. Das ist ja auch ein Preis, den die Grünen zahlen. Im Endeffekt, die waren mal eine linke Partei, hatten mal eine linke Identität, aber die ist ihnen großenteils verloren gegangen. Die ist jetzt eher eine, ich finde, die Grünen sind eher eine Art bürgerliche Partei geworden, sowas wie die SPD halt. Dieser linke Flügel ist ja eher nur ein Anhängsel. Naja, also ich wirklich würde, linke Flügel. Die Grünen Hardcore-Links. Ich würde meinen, dass. Die Grünen Hardcore-Links. Ich würde meinen, dass bei den Grünen die etablierten Leute, also die Politiker, ja, die sind eher bürgerlich, aber die Basis von denen, also die normalen das, was danach kommt, das sind halt auch alles Radikalisierte, die sind ja alle durch die Mühle gegangen, durch die auch der Täter von Christchurch gegangen ist. Und bei den Politikern ist ja mein Spruch schon lange, dass man bei den Grünen halt realo ist, wenn man zusätzlich zu dem ganzen linken Quatsch, den die glauben, halt auch noch an Gott glaubt. Dann ist man real. Ja, aber auf der anderen Seite ist das halt mit den Grünen so, ich habe ja gesehen, was sie 1998 alles sozialpolitisch mitgetragen haben, zusammen mit den sogar sogenannten Sozialdemokraten. Ich kann die Grünen, also es fällt mir sehr schwer, die Links zu sehen. Ja, die grüne Jugend schreit laut, aber die meisten Leute, die da hochkommen... Das wollen sie so schon lange alles weghaben. Also. Die meisten Leute, die da hochkommen, sind halt dann doch Leute, die offensichtlich das Eigenheim und die gute Pension zu schätzen wissen. Ja, aber auch wieder nur für einen kleinen Kreis der Eingeweihten. Und für alle anderen soll bitte der Marktsozialismus gelten. Also wie gesagt, ja, Wirtschaftspolitik, also Grüne hat vor links, das heißt ja nicht, dass sie sich an ihre Prinzipien halten, wenn es um die eigene Klientel geht. Ja, das ist ja auch nur meine Sicht da drauf. Sachen da also anguckst, die leben ja in dieser, guck dir dieses Ding von der Feste an, wo sie irgendwie sagt, ja, ich will die Welt so und so haben, keine Straßen mehr. Und ja, aber und das ist Lalaland, das ist ja, ja nicht links. Ja, das ist ja, wie vor 200 Jahren oder so. Achso, meinst du mit kein Atomkraftwerk mehr und halt kein Gas mehr und solche dieses Sachen? Dieses Ding von wegen, wir brauchen doch nicht arbeiten, das reicht doch, wenn wir hier irgendwie... Wie kann denn eine Partei links sein, die den kleinen Leuten die Einkommensgrundlage wegnehmen will, indem sie Deutschland mehr oder weniger deindustrialisieren will? Ja, wir kriegen das doch dann alles schon umverteilt von den bösen Reichen, ist doch links, oder nicht? Das hat bisher so gut funktioniert bei den Grünen, ja. Ja, das also, ist ja nicht der Grund, dass Verteilung die Grünen auch ja, wirklich die werden sich auch nicht der wird, der wird, der, die werden ein bitteres Erwachen haben, weil die Bürger, die Wähler der Grünen wollen auch nicht umverteilen. Das Umverteilung muss ja den Leuten auch klar sein. Das sind Leute, die sitzen in den besseren Vierteln, in ihren Eigentumswohnungen, in den Vorstädten, in ihren Häusern mit ihren zwei Autos und ihren drei Urlauben im Jahr. Mit ihren Kindern und dem Hund. Die genießen halt die Privilegien, die sie haben. Über die teilen, aber ich glaube nicht, dass man da ja, okay, das eine Basis für hat. Aber das geht jetzt zu weit. Ich meine, bei der SPD ist es auch nicht viel. Wir wollen den Punkt erreichen, wo Klimawandelleugnung nicht mehr logisch nachvollziehbar ist. Also wo die Folgen des Klimawandels, die wir ja jetzt schon spüren, aber die werden sich ja verstärken, wo die also so enorm geworden sind, dass man Klimawandelleugnung den Leuten quasi nicht mehr verkaufen kann. Und dann besteht die Gefahr, dass man sich dann auf solche ökofaschistischen Narrative verlegt, wo man also einerseits die reale Bedrohung durch den Klimawandel verknüpft mit Narrativen gegen Migration. Also, dass man dann erzählt, die Klimaflüchtlinge, die jetzt kommen, die wollen Europa überrennen. Also das ist quasi eine Neuauflage letzten Endes der Rhetorik, die wir auch generell schon zu Flüchtlingen sehen. Aber es hat hier nochmal eine teilweise wirklich offen faschistische Note, weil es eben um bestimmte Vorstellungen von Blut und Boden geht, also von Zugehörigkeit, von dem Recht einer ethnischen Gruppe auf das Land. Ja, das ist auch so krass, weil die Sachen, wo sie sich hier drüber unterhalten, es gibt im Endeffekt Regeln, die wir uns gemacht haben, unter welchen Umständen hier Leute dauerhaft sich ansiedeln dürfen in diesem Land. Und diese ganzen Regeln jetzt einhalten zu wollen, ist Faschismus. Und ist nur ein rechtes Narrativ und was weiß ich nicht was. So weit sind wir nämlich schon mittlerweile. Land, diese ethnische Gruppe wird dann in der extremen Rechten weiß, ganz offen weiß genannt, also das weiße Europa, das christliche Europa, das gehört dann zusammen. Und das, was Experten befürchten, ist eben, dass diese Erzählung, die man ja jetzt auch schon in Ansätzen hat, ne, also dieses, wir brauchen eine Festung Europa, wir können uns das Mitleid nicht leisten. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, sie haben rausgefunden, dass wir dann eine Supernation draus schmieden, die bösen Rechten aus Europa. Und jetzt werden die am Ende so eine Art europäischen Nationalstolz beschwören. Und das ist dann der ultimative Teufel. Dann gehen die Gräber auf und der kommt zurück. Ich sag's euch. Ja, ist dann halt nicht sozial, ne? Das haben wir ja gerade gehört. Ist ja nur gut, wenn es sozial ist. Ich glaub's nicht, ey. Gott, was ist das für ein Niveau? Ja, aber warte, Chris, das ist ja sozial, nur halt in nationalen Grenzen. Und auch da wieder, ne, jetzt ist es weiß und christlich, das ist irgendwie das Problem, das sind die Leute, die autoritär sind oder was? Hast du dich schon mal umgeguckt auf der Welt, Annika? Aber vom schwarzen Kontinent reden ist noch in Ordnung, oder? Oder darf ich das? Ja, oder guck nach Asien oder so. Mhm. Also es gibt so viele autoritäre Regime, die nicht weiß und christlich sind. Ich will nur sagen, Sozialnationalismus wurde noch nicht versucht, ja. Ja, aber das mit dem mit der Marktwirtschaft, mit der Freien und dem und der Demokratie und so, ja, das ist White Supremacy, oder wie? Dass wir sehen, dass das auch Einzug in die konservative Bewegung erreicht. Und das wäre ein ganz extrem radikalisierendes Moment. Genau, also mit diesem Ökofaschismus kommt noch hinzu, dass ab dem Moment, wo die Klimakrise eben nicht mehr geleugnet ist, es umschlägt, und das sehen wir eben schon jetzt, in der extremen Rechten zu, und man kann dagegen aber auch nichts mehr tun. Ja. Und wenn man der Ansicht ist, dass man auch gar nichts mehr dagegen tun kann, dass man das nicht mal versuchen soll, dann geht es nur noch um Verteilung. Dann geht es darum, wer überlebt und wer überlebt nicht. Und dieses Spiel macht die extreme Rechte sehr gerne, wer überlebt und wer überlebt nicht. Und da geht es dann darum, Europa, die Weißen, das weiße Europa muss überleben. Und was mit allen anderen passiert, ist im besten Fall egal. Im schlimmsten Fall steckt ein aktiv genozidaler Gedanke dahinter. Das hängt auch damit zusammen, dass in diesem ökofaschistischen Gedanken eine Obsession mit Überbevölkerung, also alle Probleme der Welt, ja, Nahrungsmittelkrise, Klimakrise, Flucht und so weiter, hängen damit zusammen, dass es zu viele Menschen gibt. Und diese zu Ja, aber Chinas großer Sprung nach vorn, was war das denn dann? Hm? War das auch Faschismus? White Supremacy. Wahrscheinlich. Alter, also die Rechten sind jetzt bei der Planer, ja, auf einmal? Nee. Sorry, aber. Meine Güte, Alter. Ja. Diese Unterstellung, da Millionen oder Milliarden Menschen irgendwie tot haben zu wollen oder so, die finde ich ganz schön. Ja, und auch. Sowas kommt von anderen Seite eigentlich nicht. Das finde ich ganz schön unterirdisch sogar. Auch diese Begrifflichkeiten. Die sie verwendet, das ist alles Grundschule ja, inzwischen. Also. Ich will sie halt echt fragen, was sie so zu China denkt, während dieser Zeit da unter Mao Zedong. Ja. Sie war halt das selber alles Zeugen nur narrative, so, rechte Narrative, die ja. Das schlecht reden wollen, wie viel okay. Solidarität da passiert. Und gestorben ist ja überhaupt gar keiner. Mhm. Weil wir haben ja auch keine Unterlagen, nicht so wie beim Holocaust, und deswegen wird das einfach alles... Die Unterlagen, die wir haben, die aus China, die sind nicht auf Deutsch. Nee, es gibt halt wenig, ne? Also bei diesen ganzen tollen Kulturrevolutionen sind die Leute ja alle massenhaft ins Nichts verschwunden. Und sie leugnet auch mal wieder komplett den Tribalismus der Menschen, also... Jeder Krieg wurde für Ressourcen gemacht, Mann. Was ist da los? Und es war auch immer so, dass du natürlich die Leute in deiner Nähe eher beschützt hast. Wenn die Spartaner kamen, sind die Athener zusammengerückt, ja. Und die haben dann eher die Gemeinden außenrum geopfert, als die Tore aufzumachen, ja. Ich meine, was ist es? zu glauben, dass der Mensch, also da muss ich da mal dem Augstein und seinem dünnen Firnis, aber das hat er auch noch irgendwo geklaut, ne? Das, der dünne Firnis der Zivilisation, zu glauben, dass der Mensch in einer größeren globalen Krise in irgendeiner Form die Ideale von irgendwie Antirassismus und Ähnlichem einhalten wird, ist meiner Meinung nach ein ziemlich großer Traum. Im Gegenteil, ich denke, wir werden in so einem Fall auf jeden Fall sehen, dass die Leute sich hinter solch einfachen Markern versammeln werden. Also warte, willst du mir sagen, dass wenn jetzt irgendwie die Strobel bei dir vor der Tür steht, weil sie in Krise ist, wirst du sie nicht reinlassen? Nee, ungern, ja. Also ja, sie ist ja Österreicherin, damit habe ich nichts zu tun. Das ist halt das Gute an Nationalismus, weißt du? Du kannst dann einfach sagen, nee, geh mal nebenan fragen, vielleicht wohnen da Österreicher. Geh mal in deine eigene Schlucht scheißen. Also sie meint jetzt, Überbevölkerung ist ein rechtes Narrativ oder was? Deswegen haben wir auch diese ganzen Damen ständig beim öffentlichen Rundfunk, die uns erzählen, dass sie wegen Klimawandel keine Kinder kriegen können dürfen. Wie war das mit 1900? Waren es wie viele Leute in Afrika? Irgendwie ein paar hundert Millionen? Das Überbevölkerung Problem ist, das kann sich, glaube ich, in rechts und links nicht aufteilen, wer das so gesagt hat. Das ist schwierig, also Überbevölkerung, sagen wir mal so, wir kriegen das noch gerade irgendwie hin, aber wenn wir so weitermachen, wenn wir nichts dagegen tun, dass sich die nächste Generation in Ländern mit hoher Geburtenrate wieder verdoppelt, dann könnt ihr so viel CO2 sparen, wie ihr wollt. Der technische Fortschritt wird das richten, meiner Meinung nach, meiner persönlichen Meinung nach, aber das generelle Narrativ, dass es eine, ich sag jetzt mal, einen Zusammenschluss international gibt von Leuten, die halt die Bevölkerung mit, die die Staaten unterwandern wollen und dann die Überpopulation irgendwie regeln wollen, Bill Gates mit Impfstoffen in Afrika und sowas, also das ist an sich, hört man sowas eher von eher konservativen rechten Kreisen als von linken, also wie gesagt, ich habe jetzt gelernt, Rechte sind für Naturschutz und Rechte sind für Reduzierung der Weltbevölkerung. Habe ich schon zwei ganz neue Sachen gelernt. Mal gucken, was ich noch als nächstes lerne. Wahrscheinlich gleich Rechte sind für arme Leute und wollen einen. Ja, Krisen wollen die auch lösen, ne? Haben wir auch schon gerade gehört. Die wollen ja auch die ganzen Krisen lösen, sogar die, die es gar nicht gibt. Aber halt nicht solidarisch. Und das ist halt der Grund, warum wir die bekämpfen müssen, bis aufs Blut. Außerdem hast du ja gehört, dass sie genozidal werden können. Und die, ach ja, und die Neorechten, das sind die, die immer fordern, dass überall ganz viele erneuerbare Energien aufgebaut werden, weil die für Umweltschutz sind. Ja. Also rechtfertigt aber auch alles, ne? Im Prinzip, wenn man so einen genozidalen Vorwurf macht, kann man alles mit alles, das ist jede Tat rechtfertigt, das sowas zu verhindern. Oder? Ja, und das macht sie dann genauso, wie sie ja eben auch schon gesagt hat, ne? Also nur weil die ja jetzt nicht genozidal sind, heißt das ja nur, dass sie das vorbereiten quasi oder in Zukunft dann dahin kommen, weil die Wissenschaft sagt ja auf jeden Fall. Die befinden sich in der Verhandlung, wer den Genozid finanzieren soll. Die Kirche hat noch nicht zugesagt, wir müssen noch mal schauen. Ja, das ist empirisch. Ja, genau, die Abtreibungsgegner, die sind gegen die Überbevölkerung. Zu vielen sind aber immer die anderen. Und diese zu vielen müssen dann im nächsten Schritt weg. Moment, kannst du bitte mal die Geburtsraten vergleichen? Es ist nicht die anderen, Natascha, sondern es ist die mit den vielen Kindern, die in der nächsten Generation wieder viele Kinder haben. Das ist das Problem, nicht Europa mit seinen eher schrumpfenden Bevölkerungen. Sonst könnten wir überhaupt gar keinen aufnehmen, wenn wir hier genauso unterwegs wären. Dann wäre der Kontinent voll. Also durch Unterlassung eine Hilfeleistung oder, und der Schritt dazu ist dann ein sehr kurzer, dazu beizutragen. Und das ist die Gefahr in dieser Klimakrise, wenn es zu diesem apokalyptischen Endkampf gedanklich kommt, dass es jetzt vorbei ist und dass es nur noch darum geht, welche 500 Millionen Menschen sollen überleben. Und dann soll es Europa sein. Was? Ja, da habt ihr es. Fasel Europa. Die Konservativen sind quasi Faschisten. Millionen. Und bereiten eine ethnische Säuberung vor. weil Klimawandel präsentiert von 5 Bundesministerien. Ich möchte da nur mal dran erinnern. Ich frage mich, wie Peter Sellers in der Rolle rüberkommen würde. Only a nucleus of humanity preserved in our deepest mind, shifts mein Führer, Mr. President. Wir erinnern uns ja alle an dieses rechte Stonehenge-Denkmal, die Georgia Guidestones, die vor kurzem in die Luft gesprengt wurden. Das waren bestimmt irgendwelche, ich weiß gar nicht mehr, wie ich sie bezeichnen soll, nach der Lesart. Anti-Umweltaktivisten aus der linken Szene? Oder was? Es waren Nazis auf jeden Fall. Also ich höre ja auf jeden Fall raus, die Konservativen sind quasi die Neorechten jetzt, oder wie? Der Übergang ist fließend, der türmt sich, der geht ineinander über, der Übergang ist wunderbar, der ist lang und kurz und bla bla. Wie kriege ich meine halbe Stunde voll? Dieser ökofaschistische Gedanke, der geht aber so weit. Das hat dann was mit Geburtenraten zu tun, also in diesen Manifesten von diesen Terroristen ist ganz stark drinnen diese Geburtenraten, dass man ausgetauscht wird, weil die anderen, die falsch sind, die nicht weiß sind, aber auch die Armen, das haben wir bei Sarrazin noch schon drinnen gehabt, die bekommen zu viele Kinder und die Guten, die Weißen, die anständig, die Bürgerlichen, wie auch immer, die bekommen zu wenige Kinder. Und das ist der doppelte Vorwurf an Frauen. Ja? Das eine Mal, die bekommen zu viele Kinder, weil die sich nicht im Griff haben und außerdem, weil sie uns austauschen wollen. Und die guten Frauen, ja, die völkisch wünschenswerten Frauen, die bekommen so wenig Kinder, weil die vom Feminismus so verblendet sind. Ja? Und dann werden sie auch noch lesbisch und queer-feministisch und so weiter. Und alles ist ganz furchtbar. Und hier ist quasi der doppelte Vorwurf drin. Also eine ganz tief sitzende Misogynie, ein ganz tief sitzender Antifeminismus. Ja, genau. Aber man muss sich den Schulen nicht anziehen. Das wäre eine Zweigestellung dazu. Bei den einen ist Abtreibung gut, bei den anderen ist Abtreibung böse und passt, ja, genau. Ja, und Fakt ist, die UNO hat das festgestellt, dass die Frauen weniger Kinder möchten, je mehr sie in der Stadt wohnen. Also, ne? In der Stadt braucht man das vielleicht nicht so. Oder ja, doch, die Sachen, die sie da über Sarrazin behauptet hat, sind halt auch falsch. Ne? Der hat halt in seinen Büchern nicht geschrieben, die falschen Leute kriegen Kinder, die Schwachen und so, bla und blub, sondern, ja, also... Es ging ja nicht darum, was soll oder so, es geht um Zustandsbeschreibungen. Na, du guckst ja halt die Welt an, wie wir sie haben. Na? Und es geht nicht darum, zu sagen, die müssen jetzt damit aufhören oder was weiß ich nicht was oder so. Es geht einfach nur darum, dass es wird halt immer überhaupt eine Bereicherung und so weiter und so fort, aber es ist halt so zumindest im Großen und Ganzen ja, gibt es das? Ich halt habe jetzt aber auch gar nicht verstanden, was Sie denn befürworten würden, ob Sie eine Reduktion der Weltbevölkerung befürworten würden, also wenn die Geburtenrate nicht hochgeht, oder ob Sie das jetzt alles erhalten möchten und eine höhere Geburtenrate anstreben. Das sagen Sie gar nicht. Sie sagen nur, dass irgendwie beides irgendwie nicht in Ordnung wäre. Naja, es ist so. Halt alles falsch, was die Rechten machen, weil das ist ja dann halt nicht solidarisch und halt nicht links. Und deswegen. Das ist halt falsch. Wir müssen es bekämpfen, wir dürfen es nicht dulden, präsentiert von 5 verschiedenen Bundesministerien. Ergo sollten die weißen Menschen keine Kinder mehr bekommen, um das Klima nicht zu belasten. Den Standpunkt hatten wir doch schon in der Diskussion von irgendwelchen Irren. Ja, man muss ja das Gegenteil machen von den Rechten. Wird man das auch muslimischen Familien sagen? Ich denke schon, oder? Okay. Das wäre alles andere, wäre ja rassistisch. Und das kann sich aber dann ganz schnell vermischen mit Klimakrise, mit Geburtenraten, Anti-Queer, Antisemitismus, weil in diesem Austauschgedanken natürlich der Antisemitismus ganz stark drinnen ist, Rassismus. Und über dem allen steht eben dann diese große Austausch, der uns diesseits und jenseits des Atlantiks beschäftigt. Genau, und also diese Verschwörungserzählung gibt es in verschiedenen Varianten letzten Endes. Also einmal die ganz offen, hart rechtsextreme, neonazistisch gefärbte, dieser Mythos vom White Genocide, also vom weißen Genozid. oder der eben auch in rechtskonservativen Kreisen mittlerweile salonfähigere Variante davon, dieses Great Replacement, hierzulande oft bekannt irgendwie als Umvolkung oder ich glaube, Telkamp hat es Personalwechsel genannt. Das ist jetzt auch noch so ein Schlagwort, wo man aufhorchen sollte, wenn man das hört. Und dahinter... Ja, schnell nochmal mit reingerieben. Ne? Das kann ich jetzt überhaupt nicht so sagen, weil ich nicht weiß, in welchem Kontext das war. Aber ich würde mal vermuten, dass es wahrscheinlich nicht in dem Kontext war, so wie sie das jetzt hier darstellt. Ja, aber der nächste Punkt ist, wir regen uns darüber auf, dass CO2 in 100 Jahren Unfug macht. Warum ist dann eine Geburtenrate unter 2,1, also Replacement, also warum ist das dann kein Punkt, wo man sich den Kopf machen darf? Also nicht, dass ich jetzt den Rechten irgendwie wie zuwinken will, aber ich ja, weiß nicht. Ja, da kommt das ja im Endeffekt auch her. Also das ist ja dieses Ding, es gab ja dieses Papier von irgendeinem so Erbsenzähler bei der UN, der sich irgendwie, wo es ja quasi hieß, hier gibt es zu wenig Babys, da gibt es zu viele Babys, wir machen die zu vielen einfach zu den zu wenigen und dann ersetzen die da die zu wenigen und dann haben wir quasi wieder so Neutralität hergestellt, so nach dem Motto. Ne? Das war ja, was dieses Papier gesagt hat. Und das ist ja ein UN-Papier, da kann man ja noch googeln, ne? Wie war der Titel nochmal? Weiß ich nicht mehr, aber da hieß das halt Replacement Migration. Und da haben, der Titel auf Englisch. Replacement oder Resettlement, ja. Yeah. Resettlement, genau. Und da haben sie ja diesen Kram her. Und ja, also das Einzige, was daran Mythos ist, ist halt eben meinetwegen das, dass das jetzt aktiv betrieben wird. Aber dass es dieses Papier gibt und dass Leute das meinen, und das klingt ja auch erstmal logisch, ne? Da sind es zu wenig, da sind es zu viel, machen wir die da hin und so. Ne? Aber ja, aber es ist natürlich alles so hier und da und auf beiden Seiten des Atlantiks, also keine Ahnung, in Amerika kenne ich nur die 100 Verwirrten in Charlottesville, die irgendwas rufen. Ansonsten ist das, glaube ich, nicht Sache, weil ich denke mal, bei dem UN-Ding ging es eigentlich um Europa, aber in Amerika ist meines Wissens nach nicht negatives Bevölkerungswachstum. Genau, und das Ganze ist halt auch eher auf wirtschaftspolitische und wirtschaftstheoretische Grundlagen, ja, dass es halt eine gewisse Bevölkerung braucht, die arbeitsfähig ist, die ausbildungsfähig ist, die, wenn halt der demografische Wandel einschlägt, dass man halt Leute hat, die Arbeitskräfte übernehmen können. Demgegenüber gibt es ja wieder diese ganze Theorie von der Automatisierung der Industrie. So, wo dann wieder gesagt wird, ja, nee, wir brauchen immer weniger Leute und deswegen brauchen wir auch das Grundeinkommen, weil halt immer mehr Leute nicht mehr vom Arbeitsmarkt gebraucht werden in der Zukunft. Ja, da gibt es ganz viele verschiedene Theorien in diese Richtung, aber die kann man nicht wirklich einem oder dem anderen Lager zuschlagen. Klar, also ich meine, im Gegensatz zum ganzen Klimawandel, Umweltschutzangelegenheit, was wir vorhin hatten, ist das aber tatsächlich schon was mit diesem Great Replacement, was man halt dem rechten Lager zuschlagen kann, wenigstens. Also da habe ich jetzt nichts Neues gelernt. Ja, es gibt Leute, die sehen das so und die propagieren das so im rechten extremen Milieu. Das stimmt. Wie viel haben eigentlich die Leute für die Tickets gezahlt diesmal? Wisst ihr das? Nee, hatte ich, glaube ich, nicht nachgeguckt. Aber ich glaube, beim letzten Mal, als ich geguckt hatte, waren es über 300 Euro oder so. Ewe, was hast du damals bezahlt? Boah, das waren irgendwas 260 Euro oder so. Also die Tickets, Standardticket im Vorverkauf 225, Business-Ticket, also vom NGO hingeschickt auf Fördergelder, 695 Euro. Und vor allem, die machen ihre Konferenz zusammen mit einer Journalisten-Netzwerk, Journalier-Konferenz gleichzeitig. Ja, aber ich weiß nicht, ob das noch so ist. Weil die haben dieses Jahr auch das Venue gewechselt und ich habe auch von dem Media-Convention-Ding eigentlich keine Logos da mehr gesehen. Ah, okay. Das wird mich ja beruhigen. Also entweder das oder sie haben das, sie verschweigen das jetzt. ja, aber ich glaube, es war auch wieder gleichzeitig mit der TinCon. Ja, in der TinCon gab es auf jeden Fall und ich meine aber auch was von Media Convention gesehen zu haben. Okay. Ich weiß es aber nicht genau. Ja, also vielleicht haben sie es auch nur entzerrt. Dass es nicht mehr so plakativ ist. Steckt also, und deswegen auch der antisemitische Aspekt dabei, dahinter steckt die Vorstellung, dass es einen Plan gibt einer geheimen kleinen Elite, die weiße christliche Bevölkerung in der Variante der Umvolkung wird das nicht ganz so explizit gesagt wie bei dem White Genocide Mythos, dass es darum ginge, diese Bevölkerung auszutauschen. Deswegen haben die Neonazis, die in Charlottesville aufmarschiert sind, vor ein paar Jahren auch gerufen, Jews will not replace us, die Juden werden uns nicht austauschen. Das war damit gemeint und das ist, glaube ich, damals auch in vielen Medienberichten untergegangen, welche Verschwörungserzählung. Nee, das ist überhaupt nicht untergegangen. Also es ist kein bisschen untergegangen, weil das ist ja sowas, wo ihr euch total draufstürzen müsst. Ne? Da waren 100 Leute in Charlottesville, die haben irgendwas gerufen, da musstet ihr alle sofort los und sagen, wacht auf, Schlafschafe, die in Charlottesville sagen was. Und das bedeutet dies und das. Und ja, ist überhaupt nicht untergegangen. Haben sie da Jews geschrien? Weil ich kenne mich entweder an they oder an you. You will not replace, das habe ich auch eher im Kopf. Aber nee, okay, würde ich meine Hand nicht für ins Feuer legen. Das habt ihr dann falsch gehört. Ja, okay, die waren halt laut und hatten Fackeln dabei, okay. Ich habe auch nur so Videos im Kopf mit Fackeln, genau. Ja, aber das waren ja auch, also das waren nun mal wirklich halt extrem rechte. Ja, das war ein winzig kleiner, harter Kern von genau richtig solchen Leuten halt. Die sind halt spazieren gegangen, Und das wollen sie jetzt hier natürlich wieder vermengen mit allem und sagen, ja, die haben das gesagt und das bedeutet natürlich dies und das. Und das bedeutet halt, wenn der Sarrazin irgendwas schreibt oder der Telkamp irgendwas sagt, was wir jetzt einfach so darstellen, dann steht das ja damit in einer direkten Linie, einem direkten Zusammenhang und das tut es nicht. Ja, dass diese geschmacklosen Sachen da passiert, ist klar. Aber generell, was sie jetzt ja gerade nochmal wiederholt hat mit dieser ganzen Theorie, da wird eher auf so Leute wie Bilderberger und die Leute vom World Economic Forum, auf die wird eher mit dem Finger gezeigt. Ich meine, natürlich gibt es Leute, die sagen, ja, die sind alles geheim, gehören die einer gewissen Religionsgruppe an. Aber ich glaube, das hat in erster Linie damit nichts zu tun, außer natürlich bei dem richtig harten, extremen Kern. Aber da reden wir wirklich nicht über viele Leute. Ja, die stellen es ja so dar, dass es ein Massenphänomen ist mit Leuten, was ja auch teilweise der Fall ist, in Amerika auf jeden Fall. Da gibt es auf jeden Fall mehr Konservative als hier, die auch aktivistisch unterwegs sind. Aber die Leute, die da mit ihren Tiki-Torches durch die Gegend gerannt sind und halt sowas rufen, die sind da selbst da absolut in der Minderheit. Ja, und ja, sie hat ja gesagt, im ersten Teil des Vortrags geht hauptsächlich über Amerika, aber ich vermisse jetzt langsam so ein paar Bezüge zur deutschen Thematik. So, weil es ist ja alles nur Amerika bis jetzt, worüber geredet wurde. Ja, hat sie doch gerade gesagt, Telkamp und Sarrazin und so. Ja, ein paar Worte sind eingestreut, aber wie du es ja auch gerade selber gesagt hast, der Sarrazin doch alles zusammen, hat die Neorechten Theorien gehabt. So, die waren auch teilweise daneben, teilweise zu verkopft dargestellt, teilweise total daneben, aber nicht diese Great Replacement-Sache und mit Charlottesville hat das überhaupt nichts zu tun. Ne? Der hat ja auch nicht mal irgendwie World Economic Forum oder sowas kritisiert. Ja. Ja, die Leute haben auch nichts mit Christentum. Das zieht sich da aus ihrem Arsch. Ja, das mit dem Christentum und mit diesem Endkampf und sowas, da gibt es ja diese Evangelikalen in Amerika, die haben so ein paar Theorien, die so ein bisschen in diese Richtung gehen, aber das hat nichts mit 500 Millionen Leute Bevölkerungsreduzierung zu tun, die sehen es eher so, keine Ahnung, Gottes Strafe, Armageddon kommt und dann wird die Bevölkerung von Gott reduziert. Nicht, dass die das selber aktiv machen würden. Aber vielleicht habe ich das auch noch falsch verstanden. Ja. Spruch steckt und bei der Variante des White Genocide ist es eben nicht nur, die Bevölkerung soll ausgetauscht werden, die rechtmäßige weiße christliche Bevölkerung soll ausgetauscht werden, sondern sie soll tatsächlich umgebracht werden. Und da gibt es, das Ganze hat Verbreitung erlangt, ist jetzt auch nichts Neues oder so, das gibt es so ja, seit 100, 120 Jahren, hat natürlich auch noch eine viel längere koloniale Vorgeschichte. Also da steckt dann auch die Angst beispielsweise vor Sklavenaufständen mit drin. Aber es gab verschiedene Bücher, die das Ganze in literarischer Form in bestimmten Kreisen zumindest beliebt gemacht haben. Es gibt dann teilweise Bücher, die nur in, ich sag jetzt mal, in Neonazi-Kreisen beliebt sind. Es gibt aber auch andere Bücher, wie zum Beispiel das Heerlager der Heiligen, das sehr beliebt ist, nicht nur bei Steve Bannon, sondern auch beim Gründervater und Säulenheiligen des amerikanischen Konservatismus, William Buckley. Und deswegen ist es so wichtig, auf diese Erzählungen zu schauen und zu schauen, wie sie auch in Bezug auf andere Ereignisse, die aber damit verbunden sind, also Fluchtbewegungen aufgrund von Klimawandel, wie das damit verbunden ist. Und der Knackpunkt ist eben wirklich diese Verbindung zu Ressourcen und wer hat quasi ethnisch das Recht auf bestimmte Ressourcen. Und wenn sich das jetzt alles irgendwie sehr abstrakt anhört, kann ich das verstehen, aber es gibt tatsächlich aktuelle Beispiele, wo man das jetzt schon sehen kann. Ein Beispiel aus den USA, dort gibt es gerade eine akute Knappheit an Säuglingsnahrung, also an Milchersatzmitteln, ne? Und für Babys, die entweder keine Muttermilch vertragen oder die Person, die das Kind hat, will nicht stillen, kann nicht stillen, egal. Jedenfalls gibt es davon nicht genug. Und dann hat eine republikanische Politikerin, ich glaube, es ist jetzt 1-2 Wochen her ungefähr, hat mit Corona jedes Zeitgefühl verloren, aber hat ein Bild getwittert von einer Palette voller Säuglingsnahrung und hat daneben ein anderes Bild von leeren Supermarktregalen gepostet und schrieb dann dazu irgendwie, kein direktes Zitat, aber so nach dem Motto, hier in der ICE Facility, also in dem Sammlungslager für die illegalen Einwanderer, die kriegen die Säuglingsnahrung und für die amerikanischen Babys ist nichts übrig. Ja, und ich habe keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht stimmt. Aber mach doch mal die Gegenprobe, Annika. Mach mal die super tollen Leute da, denen ihr Herz blutet, ob das nicht so verteilt werden sollte. Weil die anderen ja sowieso auch andere Wege dann haben können oder so, oder weiß ich nicht, um da dran zu kommen. Und die brauchen das doch dann dringender oder irgendwas. Also. Das ist ja geradezu salomonisch. Man könnte sich fragen, welche Reihenfolge würdest du denn jetzt einhalten? Wer kriegt denn zuerst für sein schreiendes, hungriges, 2 Wochen altes Baby was? Also normalerweise kriegt er der bezahlt der. Einfach, oder nicht? Hm. Ja, nee, aber auch, ich wüsste gerne, wie diese Leute dann halt schon 2 Wochen alte Babys wahrscheinlich nach ihrem sozialen, strukturellen Grad der Benachteiligung einteilen. Und ja. Ja, das ist halt wissen, dieses, dass das, in Amerika ja gerade auch alle Leute, die jetzt nicht illegale Einwanderer sind, reich sind. Ne? Also da gibt es nur reiche Menschen in Amerika. Und von daher gibt es da sowieso überhaupt gar kein Problem, dass die Leute unterernährt sind oder so. Generell schon. Und mit diesen super tollen Covid-Restrictions, die man sich gemacht hat, ist ja auch alles besser geworden, auf jeden Fall, ganze Versorgung und so. Ja. Aber Gesundheit, ne? Wir mussten uns ja um die Gesundheit kümmern. Willst du, dass Oma stirbt? Das führte dann innerhalb von ein paar Stunden dazu, dass Fox News natürlich darüber berichtete und dann unten das Banner laufen hatte, American Babies First. Und Da geht es ja genau über das, um das, was wir gerade besprochen haben. Da geht es darum, wer bekommt Ressourcen und wer bekommt keine Ressourcen. Das ist jetzt noch nicht ein aktives. Ja, und das Wort American bedeutet natürlich weiße Christen, oder was? Weil, wie ich ja gerade schon gesagt habe, sie sind alle reich und außerdem sind sie auch noch alle weiß und alle christlich. Ne? Und alle, die nicht weiß und christlich sind, sind quasi in Gefahr, in der nächsten Ice-Facility zu landen. Klar, steht doch auch so bei ihrem Buch. Im Erfundenen. Reduzieren einer bestimmten Bevölkerungsgruppe dadurch, dass man sie irgendwie umbringt. Aber es ist die Inkaufnahme des Sterbenlassens bestimmter, in diesem Fall Babys und Kleinkinder, weil sie eben nicht die richtige Hautfarbe haben. Und genau, da, also das wird Aber das ist doch eine Erklärung für Zweitklässler. Das Problem aus der Zukunft. Ne? Es gibt's ja, Gott sei Dank gibt es das ja noch nicht, das Problem aus der Zukunft. Ne? Kommt dann demnächst wahrscheinlich. Hautfarbe, okay, wow. Ist Barack Obama kein Amerikaner? Danke, Strobel. Ja, oder die Kinder von Bönze und ja. JC oder so, sind das keine Amerikaner? Im Endeffekt hat sie ja jetzt quasi auch gesagt, dass das Bild dann wohl echt war, ne? Weil das war ja gerade die Frage, die ich aufgeworfen habe. Wenn das jetzt so wäre, was würden die Leute dann fordern? Haben wir ja jetzt gerade gehört. Die müssen das ja dann auch kriegen in der ICE Facility, weil die ja sonst sterben. Ja, aber ist dir klar, wie viele Menschen verhungern? Weil eben haben wir noch über Überbevölkerung gesprochen. Und einer der Gründe für das hohe Sterben in den überbevölkerten Gegenden der Welt ist halt, dass so viele Mäuler da sind. So trocken, wie das klingt. Ja. Und das ist, wie soll das gut gehen in Ländern, die keine funktionierende Wirtschaft haben? Warum setzt man da schon, also im Endeffekt, es gibt keine ethische Lösung für das Problem. Das ist völlig klar. Also man hätte in den 70ern anfangen müssen, da extreme Politik für kleinere Familien zu machen, den Leuten wirklich auch, aber das hat die Kirche ja auch verhindert in Afrika. Und jetzt haben wir halt das Problem, dass wir einfach eine unglaubliche, wenn man sich halt dieses Baumdiagramm vorstellt, ja, mit jeder Generation irgendwie praktisch nochmal das Doppelte nachlegen. Natürlich führt das zu Verteilungskämpfen und es wird immer schlimmer werden, aber es ist heute nicht zu ändern, einfach. Ja, man kann die Uhr nicht zurückdrehen und ja, das ist ein Problem Dilemma, in dem wir stecken, aber das nicht. Ignorieren die dann einfach das mal Problem komplett. Das Problem haben sie aber auch in Amerika nicht, das Problem. Hm. Also weil jetzt war sie ja gerade bei Amerika dann halt eben auch. Hm. Und dann würde ich halt auch sagen, es ist halt auch nicht nur ein Problem von Überbevölkerung, sondern eher von Unterentwicklung, ne? von den Möglichkeiten von Unterentwicklung, von Agrar und dem ganzen Zeug und Industrie und so weiter. Ne? Also ja, ich habe jedenfalls den Eindruck, dass die beiden hier bei der Frage, wie macht man das irgendwie, dass das besser wird oder so, die ganze Zeit denken, welche Männer machen das oder so. Wann machen die Männer das endlich oder so? Also überhaupt eine Idee, naja, selber irgendwas dazu, ne? dagegen zu so tun. Die oder Sachen, so. Die du nicht brauchst, die sind im Laden, Mammon. Du musst sie aus dem Laden holen und den Leuten geben, die sie verdienen. Ja, okay. Das ist auch diese Kommunistendenker halt, ne? Das bricht alles überhaupt nicht zusammen, da muss niemand irgendwas tun. Die ganzen Leute sind alle nur kluge Akademiker und wie ist das böse Wort, Intellektuelle. Und der Rest, das passiert schon alles von sich aus. Ne? Das aus der Güte der Menschen heraus wird jeder an seinen Platz schon finden. Und sich dann da einsetzen. Wir müssen nur das alles richtig generalstabsmäßig planen, von oben herum und dann nur auch diese ganzen Länder, die da nicht richtig funktionieren und so, solche Sachen nicht gibt und solche Dinge. Und die da ja gerade. Ja, das ist ja genau das, was ich aber auch vermisse, so ein Plan, ne? Ich glaube, generalstabsmäßig oder nicht, ist egal. Das hat ja auch diese Kelly Badenoch da gesagt, die sie jetzt leider nicht zur neuen Premierministerin gemacht hätten. Das wäre echt was gewesen. Und die war ja wohl auch ganz, ganz populär bei der Basis zumindest da von den Konservativen, aber halt nicht bei denen, die das zu entscheiden haben, die da halt im Parlament sitzen. Und das ist ja eine, die ursprünglich aus Afrika kommt und die auch sich da noch dran erinnern kann, also halt direkte Migrantin. Und die hatte ja mal diese eine Rede, wo sie da als Equality-Minister war, die ja mal, also quasi für Gleichstellung und so. Und da hat die ja gesagt, so ja, da wo ich herkomme aus dem Land halt, da haben alle Leute die gleiche Hautfarbe. Ja. Aber die sind alle total gespalten an irgendwelchen Stammesregelungen und so. Ne, und wir kommen da mit unserem Krempel und denken dann immer so, ja, hier die Weißen und die Schwarzen und so und wir brauchen dies, das, jenes, Solidarität, bla bla bla bla bla. So einfach ne? ist das nicht. Wir können sich das überhaupt gar nicht vorstellen, dass die Leute noch andere Dinge haben als nur ihre Hautfarbe. Die dann auch daran hindern, da irgendwie zusammenzukommen und irgendwie ja, halt irgendwie ein Staatswesen zu kultivieren oder so und denen eine andere Scheiße da irgendwie wichtiger ist. Ja, das sind so Sachen, die sehen die gar nicht, ne? Stimmt auf jeden Fall. Das Entscheidende sein, ja. Ressourcenkämpfe, knapper werdende Ressourcen und der Kampf um diese Ressourcen. Und die autoritären Antworten, die so schnell ins Faschistische gleiten, brauchen natürlich eine Legitimation, ja, weil einfach sagen, wir lassen Babys sterben, finden die wenigsten Leute gut, aber wir lassen Babys sterben oder es gibt gar keine andere Möglichkeit, weil die wollen uns austauschen und eigentlich ist es ein Akt der Notwehr. Ja? Dieser Akt der Notwehr ist ganz wichtig immer. Eigentlich wehren wir uns ja nur, wir sind gar nicht der Aggressor. Ja, und das fand ich am allergeilsten an diesem ganzen Talk, jetzt diesen Part. Weil das ist nämlich so ein Ding jetzt mit Ihrem Beispiel natürlich nicht, aber mit tausend anderen Dingen, die genauso für linksautoritäres Zeug. Ne, wir sind ja gar nicht der Aggressor, wir verteidigen uns ja nur gegen die Leute, die uns hier mit ihrem Corona anhusten wollen, ohne Maske auf und sich nicht impfen lassen wollen und dies, das, jenes. Oder wir verteidigen uns ja nur gegen die furchtbaren weißen Christen, die uns alle unsere Queerness rauben wollen und alle ja, Leute hier genozidieren wollen, ne, was sie da jetzt quasi aufgebaut haben. Das haben sie ja gerade postuliert, dass das ja quasi unmittelbar bevorsteht. Und wenn es nicht unmittelbar bevorsteht, dann steht es nicht unmittelbar bevor, aber steht auf jeden Fall bevor, wenn wir uns nicht wehren gegen diese Verschwörung, Weltverschwörung der Konservativen bis Rechtsextremen. Das ist ja der ganze Tenor von diesem ganzen Talk. Alle Leute sind Faschisten, außer wir. Und wir müssen was tun, weil ansonsten gewinnen die. Na, also das ist ja der ganze Zweck von dieser ganzen Scheiße hier. Und wir tun jetzt so, als würden wir uns ja nur verteidigen. Weil da sind die Faschisten, die wollen Genozid machen. Ja, was wollt ihr tun hier, Leute? Wollt ihr einfach so rumsitzen und abwarten, bis die ihren Genozid machen? Ja. Oder wollt ihr uns anschließen hier für die Solidarität? Der Aggressor ist diese diffuse, anonyme, dunkle Macht, die uns austauschen will. Und in dem, wie ich das beschreibe, ist die Verschwörungserzählung drinnen. Ja, weil diese der Aggressor ist die diffuse Macht, die diffuse Macht, die uns patriarchieren will, die diffuse Macht, die uns heteronormativen will, die diffuse Macht, die uns christlich-konservativen will. Die diffuse Macht, die uns alle genozidieren will, wegen dem Bevölkerungsüberschuss. Ja, für Sachen, die noch gar nicht passiert sind. Mhm. Ne, also das ist genau die Scheiße, die sie selber auch haben an tausend Stellen. Die diffuse Macht, die die Strukturen tut. Die Strukturen, die rassistischen und sexistischen und überhaupt. Diese diffuse Macht. Wer auch immer da quasi die sind, die austauschen, die bleiben anonym, die kommen dann hin und wieder so eingesicht, also George Soros, wenn es Thilo Sarrazin, ja, Telkamp und die ganzen anderen Namen, die sie alle genannt hat, Bannon, ne, da bekommen die dann mal wieder ein Gesicht, ja, diese diffuse Macht. Fluchtbewegungen geht, Bill Gates jetzt bei diesem Impfen, wo es auch darum geht, körperlich, also die Weißen körperlich schwächer zu machen. Aber was ich alle für Verschwörungstheorien kennt. Ja, und ich hatte ja hier bei uns auch mit bei dieses Ding von dem Center for Intersectional Justice, ne, die ja auch schon mit der Antidiskriminierungsstelle zusammengearbeitet haben und wo sie dieses Ding hatten, wo sie meinten, dass irgendwelche Impfungen in Afrika halt eben auch dazu da sind, die Frauen da unfruchtbar zu machen, mit dem großen Spruch irgendwie, ach so, wir müssen wieder uns fragen, welche Gruppen hier das Privileg auf reproduktive Rechte haben und so ein Kram, ne, wo sie auch komplett verschwörungstheoretisch irgendwie gemeint hätten, dass das halt irgendwelche hier, ne, was ist das hier, HPV-Schutz oder so, das ist ja dieses Zeug, was sie immer ganz gerne machen bei den Mädchen, Impfungen und wegen Gebärmutterhalskrebs ist es, glaube ich, Und da haben die auch rumgeschwurbelt, dass das irgendwie halt ja die schwarzen Babys halt verhindern soll. Auch ohne jedes Wissen. Und das ist so ein Ding, die auch von den Leuten da die ganze Zeit zitiert werden und hochgehypt werden und so. Weil die ja intersektionale Gerechtigkeit propagieren. Das war dieses Ding, wo ich da bei der Crenshaw war, ne? Vom Center for Intersectional Justice. Also die sind ja jetzt überhaupt, die Crenshaw ist ja die Vorsteherin davon. Oder Ewe war ja auch dabei. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Nee, Crenshaw war gut. Die Crenshaw, die hat ja auch, die liefert ja die ideologische Steilvorlage und hat auch selber in ihrem ersten Papier, wo es über Intersektionalität geschrieben hat, ja auch klar gesagt, dass es in der Postmoderne beruht, also die Theorie. Also, ja. Ja, Postmoderne ist ja auch so eine Verschwörungstheorie von denen, wo sie ja sagen, alles ist Macht, ne? Alles ist irgendwie nur von den Mächtigen wird das nur bestimmt, was irgendwie Wahrheit ist und was normal ist und so. Ja, intersektionale Gleichberechtigung ist aber so ein inneres Paradox, oder wie das heißt, ne? Oxymoron oder was. Ja, also die übelsten Verschwörer bei tausend Dingen, aber das ist natürlich keine Verschwörung, weil das sagt ja alles die Wissenschaft natürlich, was sie da alles schwurbeln, ne? Und ja. Ja, da kann man auch nicht oft genug dran erinnern, dass das alles irgendwie angeblich wissenschaftlich sein soll. Das stimmt schon. Mittel, eine tradierte Strategie, die über 100 Jahre alt ist, also in ihrer modernen Variante. In ihrer modernen Variante erkennen wir diese Verschwörungserzählungen seit lange, aber die Urverschwörungserzählung ist 1904, 5, so genau weiß man es nicht. War das da der Marx, der ja auch sich über die Juden aufgeregt hat? Ne? Und irgendwie gesagt hat, hier alle Leute werden die unterdrückt und wir müssen das ändern und so. War das 1904? Vor allem das nächste Ding ist, im politischen Austausch ist sowieso so gut wie jede Idee mindestens 50, selten 20, in der Regel 100, 120, 150 Jahre alt. Ja, trotzdem lässt sich das so auf dieses UNO-Papier zurückführen. Eigentlich der Start von dem Glauben daran, dass es jetzt hier so ein Replacement geben würde. Das ist nicht auf 1904 zurückzuführen, sondern auf dieses Papier von der UNO. Ja, sie will jetzt, glaube ich, gleich uns was von den Weisen erzählen. Okay. Nicht. Wahrscheinlich vom zaristischen Geheimdienst, so genau weiß man das auch nicht, in Umlauf gebracht worden, im damaligen russischen Zarenreich, die Protokolle der Weisen von Zion. Ja. Und die Protokolle der Weisen von Zion waren eigentlich genau, funktionieren genau gleich, wie es heute funktioniert. Angeblich wurden geheime Protokolle gefunden, ja, also Fake News, Fakes würde man heute dazu sagen, und die belegen, es gibt Treffen von verschiedenen jüdischen Familien auf einem Friedhof in Prag, damit alles ganz gruselig ist, und dort teilen die anderen, die Juden und Jüdinnen, die nicht wir sind, die teilen sich die Welt auf. Und das machen sie nur, um der europäischen Bevölkerung zu schaden. Ne? Das heißt, die Bösen sind böse, weil sie böse sind. Moment mal. Aber jetzt der WEF ist ja keine jüdische Organisation. Weil wie kommt sie darauf? Also, weil wenn von so einem Netzwerk die Rede ist, ist doch meistens vom WEF die Rede. Mhm. Und dann sind das auch keine Verschwörungstheorien, sondern ich kann diese Geschichte mit dem Great Reset bei denen nachlesen. Wir haben mal irgendwann, ganz am Anfang, als der Begriff aufkam, uns die Webseite angeguckt, da steht das alles drauf. Ja, und sie sagt ja jetzt auch, wo das angeblich angefangen hat. Aber das wäre jetzt eigentlich mal ein Punkt, wo die Brockschmidt sie normalerweise unterbrechen müssten und sagen müssten, nee, liebe Natascha, irgendwelche Geschichten darüber, dass wir was gegen die Juden machen müssen, gibt es im Christentum schon viel länger. Ne? Der gute Martin Luther war da schon ein großer Kenner davon. Ja, da haben sie jetzt plötzlich so eine verkürzte Sichtweise. Oder solche Dinge. Das wäre mal ein Punkt gewesen, wo sie so einen Punkt hätte, wenn sie sagen oder so. Ne, das Einzige, was die sagt, ist flüstern. So reicht es schon für eine 4, dann können wir aufhören. Gut, ich meine, die Protokolle von Zion, die werden immer wieder rausgeholt. Ich meine, das ist klar, dass es ein propagandistisches Werk ist. Da sind die meisten Leute sich auch drüber im Klaren, dass das so ist, auch in rechten Kreisen. Allerdings ist da interessant noch zu sagen, dass es Teile auf der Welt gibt, wo diese Sachen immer noch sehr ernst genommen werden, gerade im nahöstlichen Bereich, Mittleren Osten und in Asien. Da gibt es sehr große Teile der Bevölkerungsgruppen, die da noch dran glauben, dass es halt nicht nur ein Propagandapamphlet ist. Ich denke mal, hier ist es den meisten Leuten klar, dass das keine realistische Sache ist und dass es einfach nur ein Propaganda-Instrument war zur damaligen Zeit. Ja. Ja, aber die behaupten jetzt ja einfach, dass das so eine Blaupause irgendwie wäre für irgendwelchen Scheiß. Deswegen ist jeder Akt dagegen ist ein Akt der Notwehr. Und ja, hier sehen wir genau das angelegt, was wir heute auch schon hören. Und das ist jetzt 115 Jahre alt oder ein bisschen mehr. Und es klingt absurd aus heutiger Sicht, ja? Aber das ist viral gegangen. Ja, und jeder Akt gegen diese Faschisten, die hier postuliert werden, ist auch ein Akt der Notwehr. Genau, Hashtag das ist der Notwehr, Antifa. Der nutzt auch. Ja. Hashtag Antifa. Das ist genauso. Ne? Gegangen, würde man heute sagen. Nur nicht innerhalb von Stunden, sondern innerhalb von ein paar Jahren in verschiedene Sprachen übersetzt worden, unter der Hand weitergegeben worden. Ins Englische übrigens von einem gewissen Herrn Ford, der ein großer Fan der Protokolle der Weisen von Zion war. Und diese Schrift, die Protokolle der Weisen von Zion, sind eine Legitimationsbasis des modernen Vernichtungsantisemitismus. Dieses Buch darf nicht nachgedacht werden. Ist eins von was? Ich meine, okay, was der Preis gesagt hat, in anderen Teilen der Welt, aber hier ist das doch nicht mal. Ich meine, jeder, der damit ankommt, wird ausgelacht. Also, ich bitte euch. Ich meine, worüber reden wir hier wieder? Reden wir über die ganze Welt? Ja, dann gibt es wahrscheinlich Orte, an denen das besser nicht mehr gedruckt wird. Oder mit einem entsprechenden Kommentar, aber wir reden doch irgendwie über Deutschland. Ich glaube, sie wird Österreich sagen. Oh. In zwei Büchern, zumindest in Österreich, in Deutschland ist die Rechtslage ähnlich, was nicht gedruckt werden darf. Ja, das zweite ist Mein Kampf. Und da sieht man die Wirkmacht. Ja, und da sieht man mal wieder, wie faschistisch diese Länder sind, wo ja noch nie irgendwelche Konservativen reagiert haben, die das ja brauchen als Ursprungsbla und blub. Wow, und aber auch eine riesen Wirkmacht. Und die ja auch alle jetzt gesagt haben, eigentlich müssen wir das alles wieder legalisieren, weil wir das ja unbedingt brauchen, weil das ja so unglaublich relevant für das ist, was wir tun. Ne, Natascha? Oder nicht? Von solchen Erzählungen, von solchen Verschwörungserzählungen. Und ja. Guck, geh in beliebige Buchhandlungen und da kannst du deine hier weißen Männer dies und hier Exit Racism das und Patriarchat bla, ich hasse Männer, tralala, diesen ganzen Scheiß kannst du dir alles käuflich erwerben. Und das wird nicht nur nachgedruckt, das ist alles noch gar nicht mal so alt. Weil das ja gerade jetzt erst für diese Scheiße so viel Abnahme da ist, weil es die ganze Zeit gepusht wird. Und da macht sich auch keiner Gedanken, was tut das überhaupt mit der Gesellschaft oder ist das überhaupt richtig, was da drin steht. Nee, es wird alles gefeiert. Weil es sind ja eure Verschwörungstheorien für die Solidarität, wo wir ja nur uns wehren gegen die Leute, die an allem Übel schuld sind. Ja, und noch zu dem anderen Buch, das darf ja schon wieder gedruckt werden. Es gibt ja eine kommentierte Fassung, die vor einigen Jahren rausgekommen ist. Die ist frei im Handel verfügbar, ja, das Buch von Hitler jetzt. Ja, da gibt es halt eine kommentierte Fassung, wo halt, du hast eine Spalte links mit dem Originaltext und eine Spalte rechts, wo halt jeder Satz kommentiert. Ja, das war auch meines Wissens noch nie verboten. Das war nur urheberrechtlich untersagt, weil ja, ich glaube... Weil Bayern die Rechte daran hat. Ja, entweder Bayern oder die Stadt München, ich weiß nicht mehr genau. Aber die sind ja quasi die Nachlassverwalter von allem, was Hitler mal gehört hat. Und hatten deswegen auch das Urheberrecht da dran und haben das halt damit dann verhindert, dass es nachgedruckt wird. Ich glaube, die wollten auch nicht, dass er irgendjemand dran verdient oder so. Weiß ich nicht genau. Das ist ja schade, dass Bruno ganz tot ist. Der hätte das sicher toll einlesen können. Allerdings ist das natürlich jetzt ausgelaufen, das Copyright, und deswegen geht das jetzt wieder, ja. Wenn wir jetzt diese Parallelität sehen von vor 115 Jahren zu heute, wo wieder davon geredet wird, dass es hier böse Mächte gibt, die uns Böses wollen, weil die diese dunklen Mächte böse weil sind. Weil es das dazwischen ja nicht gegeben hat, ne? Das dazwischen hat es das nicht, hat es in keiner Weise andere böse Mächte gegeben, die uns Böses wollten, ne? Die jeweilige politische Seite hat immer einen Buhmann, Natascha. Dass man dir so einfache Zusammenhänge erklären muss und dass du bei deinen Recherchen halt, oh, guck mal, das sind zwei Punkte auf einer Zeitachse, die sind fast gleich. Ach, was dazwischen ist, interessiert mich nicht. Ich habe ja die zwei Punkte. Oder was ist deine Argumentation? Ja, das die ist Argumentation ist, Kommunismus gut, kein Kommunismus, Faschismus. Nur wehren müssen, dann kann man, Geschichte wiederholt sich nicht, Geschichte reimt sich, dann kann man schon ablesen quasi, welches Gemisch sich hier gerade zusammentut. Und ja, das ist it's a problem. Völlig aus der Luft gegriffen. Dieses Gemisch braut sich in deinem Gehirn zusammen. Du hast vorhin selber gesagt, dass du diese Strukturen überhaupt nicht nachweisen kannst. Du hast gesagt, noch nicht, aber das heißt, du kannst es nicht. Das ist einfach Unsinn. Du baust hier ein Gedankengebäude auf, in dem ganz viele Wenns und Aber sind. Und gehst dann davon aus, dass das Kartenhaus genauso fällt, jedes Mal, wenn du die Karte rausziehst. Das Ding auch mit Gedichten ist, du kannst zwar verstehen, was syntaktisch so Sinn machen würde für ein Wort in einem jeweiligen irgendwie Vers, ja, so sozusagen Vorhersagen, Mitdenken, ja, aber wirklich genau wissen, welches Wort da jetzt als nächstes kommt, weißt du nicht. Das heißt, das reimt sich, aber das ist nicht, reimt sich nicht auf exakt dasselbe Wort zweimal. Das ist nicht irgendwie Baum, Baum, ja. Oder Haus, Maus, ja. In der Fresse, ey. Was meinst du jetzt damit? Ha? Dass sie zu einfach denken, oder? Also. Ja, ich denke, dass sie zu einfach denken, ja. Da halten sich Menschen für sowas glaube, wie Philosophen, ey. Ja. Ich war gerade vorher, also. Wie zufrieden sie mit sich ist. Guckt euch das ja. an. So, ja. Ich habe das gesagt. Voll gut erklärt in diesen Protokollen der Weisen hier. Ich habe das so gut erklärt. Jetzt wissen alle genau, was gemeint ist. Ja, erstmal einen Schluck Wasser trinken. Erstmal den Faschismus noch 10 Jahre nach hinten gedrängt. Diese Metapher zu verwenden mit Geschichte reimt sich, er wiederholt sich nicht, sie reimt sich, dann aber nicht weit genug zu denken, um zu sagen irgendwie, ja, bei einem Reim kannst du nicht genau vorhersagen, welches Wort da als nächstes kommt. So, du kannst nur ungefähr von der Struktur her sagen, was nicht passieren wird. Okay. Wie in dem alten Lied, Erwin greift der Heidi von hinten an die Schultern. Ja, genau, ja. Ja, das spielt halt mit Erwartungen, die man so kennt, ja. Aber was dann wirklich kommt, ist halt was anderes. Es kann ja auch Subversion sein. Aber beim zweiten Mal weiß man es ja dann schon. Ja, beim zweiten Mal, wenn dasselbe Gedicht nochmal kommt, ja. Das ist ja ein Lied. Ja, und der Punkt ist auch der, natürlich kann man Geschichte wiederholen, wenn man geschichtsvergessen ist und vergisst, was tatsächlich in der Vergangenheit passiert ist, dann kann sich Geschichte wiederholen. So ist es. Wir errichten diesen Wall gegen den Faschismus. Ich dachte, ja, das war kein echter Sozialismus. Das war aus Notwehr. Ne? Wir haben es noch nicht versucht. Das war ja nur aus Notwehr auch. Ne? Notwehr auch gegen den Faschismus. So wie bei Putin jetzt, auch nur Notwehr. Ne? Ja, denke ich auch. Der antifaschistische Schutzwall kommt wahrscheinlich in die Ukraine demnächst. Was diese Fälschungsschrift angeht, der Protokolle der Weisen von Zion, ich glaube, daran kann man auch wirklich noch an einem anderen Beispiel ganz gut sehen, wie weit einzelne Teile dessen, was dort drin steht oder was daraus abgeleitet wird, es tatsächlich auch bis in die bürgerliche Mitte geschafft haben. Also, das ist doch Quatsch. Das ist doch nicht der Grund, warum die Leute heute sauer sind oder die Politik kritisieren oder so. Das ist wirklich hanebüchen hergeholt. Ja. Aber jetzt ziehen sie wahrscheinlich eine Parallele zwischen. Da stand ja drin, irgendwer ist Parallel schuld. Parallel sind sie stark drin. Und andere Menschen sagen jetzt auch, irgendwer ist schuld. Und deswegen, weil die einen da gesagt haben, die Juden sind irgendwer, sagen die das jetzt auch. Schachmatt. Also ein Narrativ, was ich, was dort auch vorkommt und was sich dann auch daraus, was daraus abgeleitet wurde, ist ja beispielsweise, dass jetzt im Beispiel auf die USA, aber es lässt sich auch international sehen, dass also alles, was an beispielsweise an schwarzer Bürgerrechtsbewegung passiert ist, dass das also dass die Schwarzen instrumentalisiert werden von dieser kleinen jüdischen Elite, die also alle Strippen zieht und dass quasi die Bürgerrechtsbewegung letzten Endes ein trojanisches Pferd sei, mit der diese jüdische Elite versucht. Ja, und wie viele Leute jetzt von der Republikanischen Partei sagen das, Frau Brockschmidt? Oder sind es vielleicht auch wieder nur drei Leute irgendwie im Internet, die sowas erzählen? Eventuell. Habe ich jedenfalls auch noch nie gehört, auf die Art. Naja. Ich meine, man kann ja immer hinterfragen, ob da die angegebenen Ziele wirklich auch die richtigen, die wirklichen Ziele sind. Dann ja, der Witz an der Sache ist ja gerade, die Leute, die sagen, dass das alles falsch war mit dem Bürgerrechtskram, sind die Critical Race Theory Heinis. So, die sind nämlich der Meinung, dass das alles verkehrt ist. Und dass das alles nur abgelenkt hat irgendwie vom großen Struggle oder so. Ne? Das ist ja, ich hab da auch mal ein intersektionales Buch gelesen, Is Racial Equality Unconstitutional, wo halt der Autor auch ein Argument dafür gemacht hat, dass die Gleichbehandlungsidee innerhalb der liberalen westlichen Demokratien, dass der eventuell falsch ist und um tatsächlich Racial Justice herzustellen, man aktiv halt eine Bevormundung einführen muss. Solche Ideen kassieren da halt auch und ich weiß ich nicht. Ja, und die schreiben ja in ihrem Buch hier, Critical Race Theory in Introduction, steht ja drin, wir kritisieren den liberalen Rechtsstaat und die Vorstellung, dass man irgendwie mit inkrementellem Fortschritt irgendwelche Dinge erreichen kann. Das kritisieren wir. In anderen Worten, wir wollen das nicht haben. Wir finden das falsch. Suche, den Kommunismus beispielsweise in die USA einzubringen. Und daraus ableitend gibt es dann verschiedene so Einzelerzählungen. Ne? Also Beispiel vom Kulturmarxismus ist so eine ein Verschwörungsnarrativ, ja, was man... Aber nur kurz Verschwörungsnarrativ. Das Ding ist, dass Kulturmarxismus, dass es halt wortwörtlich Leute gibt, linke Vordenker innerhalb der Linken, die in den 60er, 70er Jahren erfolgreich waren, die wortwörtlich gesagt haben, aus dem alten marxistischen Lesekreis ist dann eine kulturmarxistische Institution geworden, wir haben uns dann dem Kapital abgewendet, wir haben uns der Kultur zugewendet und dass zum Beispiel die Diskussion über Privilegien und über Social Justice und die Identitätspolitik, dass die direkt aus dieser Lesart des Marxismus herausgeht, der eben erst Kapital und danach sich mehr auf Kultur gestürzt hat und es sind halt, das kannst du in Büchern lesen, die von Linken für Linke, über Linke geschrieben worden sind. Und wenn du es zitierst, heißt es, dass du eine Verschwörungstheorie verbreitest. Ja, genau das Gleiche auch bei dem Critical Race Theory Ding, wo sie ja auch in diesem selben Buch schreiben, dass sie sich da auf Gramsci beziehen und eben nicht auf die Civil Rights Bewegung, sondern auf den Gramsci, weil die nämlich nicht in dieser Tradition stehen, weil die damit nichts zu tun haben, weil das ganz was anderes ist. Na, und das, was sie da sagt, ist im besten Fall einfach nur Cherrypicking, so dass sie dann hingeht und sagt, jo, das, was die, was Nazis, die haben den Begriff ja auch verwendet, so, und das ist eine Verschwörungstheorie und gleichgesetzt mit Judentum und wow. So, okay, ja, aber im schlimmsten Fall oder im wahrscheinlichsten Fall ist es einfach Äquivokation, wo sie Mehrdeutigkeit von dem Begriff verwendet, eben weil die Leute im Kopf haben, ja, Kulturmarxismus, Nazis, ja. Und, ja, das, was die da machen, ist sowohl das als auch das Resultat davon. Also wegen dieser Hegemonie, die die schon erreicht haben über die letzten Jahre, können die sich da hinsetzen und von fünf Bundesministerien gesponsert, da ihren Talk halten, wo sie alles in die rechte Ecke stellen und da halt ihre repressive Toleranznummer da fahren, weil ja alle Sachen in den Faschismus führen und zum Genozid führen. Denn das ist ja das, was sie jetzt hier dargelegt haben in diesem Talk. Also, die kann sich immer aus allen möglichen Konfrontationen rausziehen, was den Begriff angeht. Denn die kann ja sagen, nee, aber ich bin einfach nur Marxist, ja, so nicht dieses Kulturmarxismus-Ding. Also, sie so. Können sich da rausziehen, indem sie immer wieder sagen, nee, das gibt's natürlich alles nicht, das ist eine Verschwörungstheorie, aber wenn es das alles geben würde, wäre es natürlich gut und wir brauchen das unbedingt. Das ist ja auch mal so ein Trick, den sie gerne machen. Ja. Ich meine, die haben ja auch die gesamte Zeit ihre Theorien entwickelt als Dialektik. Das heißt, die nehmen Marxismus, ja, dann gehen sie dahin, machen sich irgendwas anderes auf als Theorie, verbinden die beiden und dann natürlich ist es nicht mehr Marxismus oder Kulturmarxismus, bla. Aber es sind die Kernteile, die sie sich da zusammenreimen und das ist Kulturmarxismus. Ja, und da sind sie halt auch wieder super nah dran, ne, mit dem Hufeisen an den anderen, weil die ja diese Hegemonie auch gerne haben möchten für ihren Shit. Und das ist ja dann so ein Ding, wo ich da bei dieser Lesung war von dem einen hier von der Zeit und der sagt so, ja, und dann lesen die Neurechten auch Gramsci, ich weiß gar nicht warum, so, das war doch ein Kommunist, warum lesen die den? Warum lesen die den wohl? Weil der halt ziemlich erfolgreich war, ja. Du tust innerhalb der Kultur, dich politisch konzentrieren. In alle Bereiche, du gehst in die Religion, du gehst in die Zivilgesellschaft. Ne, ins Recht, in die Bildung und dann tust du dort für deine politische Ideologie Stimmung machen, baust eine kritische Masse an Bewusstsein und ideologischer Hegemonie auf und gehst dann den Schritt weiter, dass du dann eben dann in den Parlamenten viel einfacher und besser und organischer Druck machen kannst. Es ist zwar immer noch künstlich aufgebauschte Ideologie, aber die wirkt deutlich authentischer. Und dadurch haben wir auch so viele Schwenke nach links innerhalb der Politik in den letzten Jahrzehnten. Also. Weißt du, dass die Leute, die du aktuell auf der Straße finden würdest, die da hier Marxismus und so feiern, ja, die feiern nicht die Theorien von Marx, wie sie von Marx beschrieben sind. Ja, das ist vulgärer Marxismus. So. Das Einzige, was dann übrig bleibt, ist halt entweder Rassenmarxismus oder Kulturmarxismus. Will die mir jetzt sagen, Rassenmarxismus ist jetzt auch irgendwie eine Verschwörungstheorie oder was? Das sind einfach, in der Frankfurter Schule sind da einfach Ideen rausgegangen, die geprägt wurden aus dem Bereich der psychologischen Kriegsführung, wie man feindliche Staaten zersetzt, aus dem Bereich des Marketing, das Marketing ist ja auch aus diesem Bereich rausgekommen, der Psychologie, die zu dem gleichen Zeitpunkt auch hochgekommen ist. Ich empfehle an dieser Stelle das Buch Edward Bernays Propaganda zu lesen. In explizit rechten Kreisen hört und öfter hört. Und wenn man sich jetzt fragt, okay, ich habe angekündigt, es geht in die bürgerliche Mitte, das ist immer noch nicht so richtig bürgerliche Mitte, das stimmt. Aber es gibt eine Variante davon, die, glaube ich, die wenigsten kennen werden und auf die ich tatsächlich auch erst gestoßen bin, als ich für mein Buch recherchiert habe. Und zwar der Begriff politische Korrektheit, political correctness, mittlerweile ist er so ein bisschen abgelöst worden von woke, was ist woke und so weiter, aber political correctness hat ja auch hierzulande irgendwie die Essay-Spalten gefüllt und was darf political correctness und... Ja, und wo kommt es her? Es kommt aus einer gesteuerten Gesellschaft, sowas, was ihr gerne haben wollt, es kommt aus dem Stalinismus. Es kommt von diesen ganzen Sprüchen so nach dem Motto, ja, es mag zwar richtig sein, aber es ist nicht politisch richtig. Es ist nicht politisch korrekt und deswegen ist es praktisch falsch, weil das ist das Einzige, was zählt. Das Persönliche ist politisch, bla bla bla bla bla. Alles ist politisch, wir müssen alles irgendwie auf unsere Linie kriegen, ansonsten Faschismus, ansonsten werden wir alle sterben wegen dieser schlimmen Verschwörung gegen uns alle, die uns alle umbringen wird, die ganze Gesellschaft und das ist die ganze Welt eigentlich und weiß ich nicht was, und da wehren wir uns jetzt gegen und damit ist jedes Mittel recht. Außerdem sind die Menschen nur Fleischpuppen, die man beliebig programmieren kann, was wir ja wissen wegen unserer tollen Sozialisationstheorie, Und dann müssen wir die einfach nur richtig sozialisieren und da ist dann auch jedes Mittel recht, weil das können wir ja und wenn wir es können, dann sollten wir es auch und tralala. Und das ist genau eure, das sind genau eure Probleme und das sind genau die Gründe, warum man euch keine Macht geben darf. Und ist es nicht doch, führt das nicht doch zu einer Meinungsdiktatur? Ihr habt sie wahrscheinlich alle gelesen, da muss ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber dieser Begriff der Political Correctheit wurde in den Anfang der 90er Jahre geprägt von Vertretern der religiösen Rechten in den USA. Falsch. Das ist ungefähr genauso, wie wenn man sagen würde, ja, die haben auch Pizza gegessen und deswegen sind die auch Teil der faschistischen Verschwörung, weil die essen auch Pizza. Das ist dasselbe Level mental, die Verbindung zu schlagen. Also ich finde eher, es ist wie ein Kasperle-Theater, aber sie kann sich halt nur den Teufel leisten. Und deswegen ist jeder Buhmann, der am Ende von ihrem kleinen Stück kommt, ist die religiöse Rechte in Amerika. Die hat halt keine andere Puppe, mit der sie die Leute erschrecken kann. Weil am Anfang fängt man halt mit einer Puppe an. Und dann kann man sich dann vielleicht noch auf Queere oder andere Geschichten spezialisieren später, wenn man mehr Puppen hat. Ja, schwierig, bei so einer Gruppentheorie, ne? Da gab es eine Dokumentation, Political Correctness, the Frankfurt School. Kann ich nicht empfehlen. Also Dokumentation muss man in ganz großen Anführungszeichen setzen. Wo also argumentiert wurde, die Political Correctness sei ein Ergebnis des Kulturmarxismus. Also, ja, lies dir das scheiß Essay von deinem Kumpel Marcuse durch. Wie heißt es hier? Der repressiven Toleranz. Ne, wir dürfen nichts tolerieren, was nicht auf unserer, was in die Liberation führt. Wie auch alles direkt, also es gibt nur so eine, weißt du, wirklich eine Utopia oder Apokalypse halt. Faschisto-Apokalypse. Ich habe keine Ahnung, was. Im Chat wird gemutmaßt, dass sie das frei von der Leber wegredet. Aber ja, da können wir auch so Denker wie der Tevelat hinterstecken oder so, der auch die halbe Gesellschaft für total faschistoid hält und so. Na, ich glaube, also, der ist auch mal. Es gibt schon Leute, die begründen dir das. Ja, heißt. Gut, die essen ja alle dieselbe Suppe. Ja, ja. Also. Ich meine, es gibt halt auch Leute, die können das begründen, irgendwie einigermaßen, so dass du dir denkst, oh, vielleicht ist was dran oder so. Da hat man ja auch gesehen, wie ist sie denn mit Kritikern umgegangen? Ja, da sind Artikel erschienen, über die brauchen wir gar nicht reden. Da gibt es diesen Film, aber es ist kein guter Film. So. Mal irgendwie wenigstens so ein bisschen beleuchten, was haben denn diese Leute für Fragen oder was finden die denn nicht so gut? Nö, warum denn? Weil dann könnten wieder Leute aufwachen und sagen, Moment mal, okay, sie meint also das mit diesen, dass halt, was weiß ich, die Drag Queen Story Hour in die Schulen geht. Und wenn sie das normalisiert von einem großen Publikum, dann kriegt das der Mainstream mit irgendwann. Ich sag's ja immer noch. Der große Punkt, der Kipppunkt ist irgendwann erreicht. Und das ist auch wieder so ein, lieber hier einen ungefährlichen Vortrag halten auf der großen Bühne, habe ich das Gefühl. Ja, das ist ja auch alles unter dem Mantel von Aufklärung. Ne? Wir haben ja einen Vortrag von ausgewiesenen Experten, die uns jetzt erzählen, wie die Welt ist. Und was hören wir hier? Ja, das ist so und so, das könnte da und dahin führen und das ist kein guter Film und tralala und bla bla. Ne? Aber ja, was bei den Leuten halt ankommen und hängen bleiben soll, ist, ihr macht alles richtig, die anderen sind die Feinde und wiederum die haben aber nur Feindbilder, die eigentlich total Quatsch sind, wo überhaupt nichts dahinter steht und ja, kauft unsere Bücher. Ja, es ist eigentlich so ein bisschen wie ein, es ist ein bisschen wie ein Gottesdienst. Ne? Also die altbekannten Wahrheiten werden nochmal, und hier wird halt heute wird gepredigt über den Feind. Und siehe, der Feind, er macht Memes und lacht im Internet über dich und so. Und die Kirche finanziert ihn, also in Amerika. Ja, das stimmt also schon. Vielleicht. Es ist wirklich so das allgemeine Buch der linken Ansichten, irgendwie, wo sie da so ein paar Kapitel immer draus vorlesen, so ein paar. Hier mal was aus den Redewendungen und da mal was aus dem Auszug vom Sozialen oder weiß ich nicht wie. Und die hat lies aus dem Buch von Breivik oder so. Lies aus dem Buch Habeck vor. Das hat mir immer am besten gefallen. Ja. Oh Mann. So, das mögen 99% derer, die den Begriff benutzen, um darüber zu diskutieren, nicht wissen. Das Problem ist aber, dass solche Konzepte durch die Verwendung von Begriffen trotzdem Einzug erhalten, auch in den Dialog, in Räumen, die jetzt nicht explizit rechtsextrem sind oder ja, Slate, so ein Bullshit. Guckt euch mal an, was das für ein Bullshit ist. Also was sie ja jetzt quasi gesagt hat, ist, pass auf, die einen sagen politische Korrektheit und Frankfurter Schule. Jetzt gibt es andere Leute, die sagen auch politische Korrektheit, meinen damit konkrete Dinge. Und das bedeutet ja, dass jetzt dieser Begriff alle Leute ansteckt mit dem Faschismus-Virus. Ha, ha, ha, ha, ha. Und Quatsch, völliger Quatsch. So ein Quatsch. Und selbst wenn das alles, so wie wir hier auch unterscheiden können, zwischen Leuten, die ihr als Faschisten bezeichnet und anderen Leuten, die ihr als Faschisten bezeichnet, und nur weil ihr die beide Faschisten genannt habt, nicht denken, oh, das müssen die also jetzt alle gleich sein. Ich kann jetzt keinen Unterschied mehr feststellen. Weil die haben einmal gesagt Faschist und nochmal gesagt Faschist. Und jetzt ist alles Faschist. Und so ist es da auch nicht. Und gerade bei solchen Konzepten wie politische Korrektheit oder Vogue, wo ja auch jeder was anderes drunter versteht. Und da tut ihr ja auch euer Möglichstes, um irgendwie so zu tun, als wäre Vogue nur irgendwie, dass man keine Homosexuellen hasst oder so. Ja, genau. Ja, Oberstufenniveau wurde noch nicht erreicht. Ja, was übrigens auch ein Thema ist, was bei diesen so verhassten amerikanischen Kirchgängern auch in einem kurzen Zeitraum von wenigen Jahren sich komplett gewandelt hat, die Ansichten dazu, im Mainstream da von den Leuten und viel offener geworden ist, was ja sogar so war, dass Leute wie der super tolle Biden oder der tolle Obama oder die super tolle Frau Clinton ja vor ein paar Jahren noch gesagt haben, nee, Ehe irgendwie für Homosexuelle, das geht gar nicht und so weiter und so fort. Und das hat sich enorm gewandelt in einem richtig kurzen Zeitraum von so knapp 10 Jahren oder so. Und das ist halt größtenteils, meinen die Leute halt eben auch, weil junge Leute und so, wenn du denen da mit bei diesem Kirchenkram damit gekommen ist, dass es böse ist und die sich sagen so, nee, finde ich nicht, dann ist das halt was, wo sie dann von diesem Kirchenkram halt weg wollen und dann nichts mit zu tun haben wollen. Und da engagiert man sich dann damit und fertig und so. Und das ist dann vollkommen egal, wenn im Alten Testament drin steht, dass das alles böse Schande ist und die Leute umgebracht werden sollen und so. Aber es ist ja sowieso schon lange so, dass es den Leuten egal ist, was da drin steht. Das ist ja auch gut so. Weil es ja eben nicht gerade so ist, dass alles von Gott ist und aufs Wort befolgt wird. Na, also sollte man zwar annehmen, aber so ist es ja noch nicht, sondern diese ganzen Religionen haben sich nur bis heute gehalten, weil sie sich gerade immer anpassen an das Gegenteil. Ja, auch wenn deren Selbstverständnis und das, womit es immer wieder verkauft wird, ja quasi das Gegenteil ist. Und ja, aber das ist natürlich was so eine Religionsexpertin für Amerika natürlich überhaupt nicht weiß und oder nicht wahrhaben will, weil es nicht in das Bild passt, was sie gerne zeichnen will. Die sich sogar als dezidiert nicht rechtsextrem empfinden. Und deswegen muss man, glaube ich, so aufmerksam sein, was sich damit noch einschleicht, weil es ist selten nur der Begriff. Deswegen bezichtigen sie sich untereinander so gerne. Ne? Deswegen bezichtigen sie sich untereinander gerne. Wir haben jetzt noch schöne 10 Minuten. Also man kann sich entscheiden, ob man sich als Mann oder als Frau empfindet, aber man kann nicht entscheiden, ob man sich als rechtsextrem empfindet, das entscheiden die beiden. Habe ich das richtig verstanden? Nee, jemand anders jedenfalls, der da den besseren Überblick hat als du, Beteiligter. Mhm. Okay. Genau, die Politik ist kein Spektrum, es gibt nur zwei politische Ideologien. Mhm. Ja, weil du, wenn du damit konfrontiert bist, dass die Realität und das, was politisch gewollt ist, komplett auseinanderklaffen und das aber dann gefordert wird, dass man sich dann in diese Realität begibt und du sagst, das ist dann aber politische Korrektheit, dann ja. Faschismus. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Das ist schon immer eine gute Maxime gewesen. Da gerät einiges durcheinander. So verschiedene Aspekte beleuchtet, verschiedene Narrative beleuchtet. Jetzt die Beleuchtet. Jetzt 18 Punkte abgehakt, ja, und nichts gesagt darüber. Beleuchtet. Ist ja gerade mit ihrem Milchglas um die Ecke gekommen und hat gesagt, seht ihr es jetzt genauer? Jetzt, wo ich mein Milchglas hier aufgestellt habe, seht ihr es jetzt endlich? Hier auf dem Milchglas steht drauf Faschismus. Da steht drauf, sagt uns nicht, wir sollen nicht politisch korrekt sein, sondern wir sollen richtig korrekt sein. Das ist Faschismus, wenn ihr das von uns erwartet. Sagt nicht, wir sollen hier unsere Hegemonie aufbauen. Das ist dann kulturmarxistisches Narrativ, was ihr hier aufbaut. Das ist eine reine Verschwörungstheorie. Also, beleuchtet. Die große, große Frage. Ich habe am Anfang eingeleitet mit, hier tun sich faschistische Mosaiksteinchen oder vielleicht protofaschistische, präfaschistische Mosaiksteinchen auf, die vielleicht auch nur fantastische. Ich bin Archäologin, ich habe hier ein paar Steine gefunden, die könnten aus der Jungsteinzeit sein, aber auch vielleicht die Reste eines Hotels aus der Gründerzeit. Ich weiß es nicht genau, aber ich bin Archäologin. Ja, ist doch ja, perfekt. Klar. Dann sagen wir jetzt einfach nicht mehr Kulturmarxismus, sondern protokommunistische Mosaiksteinchen. Wie wär's damit, Natascha? Nee, der eigentlich korrekte Begriff dafür wäre Neomarxismus. So bitte sehr, Natascha. Welche Geschmacksrichtung von Marxismus ist denn erlaubt? Ja, redet hier von politischer Korrektheit, sei ein Kampfbegriff und ausgedacht. Das ist ja auch das, was Sie aber da sagen. Das sagen Sie ja quasi. Sie sagen, ja, das sind die Leute, die bauen eine kulturelle Hegemonie auf, ne? Das sind Kulturfaschisten. Quasi. Ja. Und das machen die alles. Und die sagen auch, wir wären Kulturmarxisten, weil wir unsere schöne Hegemonie aufgebaut haben, schon so erfolgreich. Das ist aber nur eine Verschwörungstheorie, die eigentlich sagt, die Juden sind an allem schuld. Also, macht sie weg. Das ist politisch komplett unkorrekt, was die da behaupten. Und wenn ihr das jetzt sagt, dass das politische Korrektheit ist, dann ist es auch falsch, weil es dürft ihr nicht. Weißt du, es ist eigentlich ganz einfach, okay? Einfach nur so Leute fragen direkt so willst du revolutionäres Potenzial im Land erhöhen? So, und wenn sie sagen, ja, dann fragst du, okay, mit welchen Mitteln? Willst du das machen durch kulturelle Mittel oder durch irgendwie rassenspaltende Mittel oder willst du das machen durch juristische Mittel? So, weil das ist alles auch, was Marxismus da auch tut. Oh, so dämlich. Die Möglichkeit besteht, dass sie sich unter der richtigen Klammer zu einem Großprojekt zusammentun. Ja? Und Faschismus ist immer ein Sammlungsprojekt, das darf man nicht vergessen. Aber alter Schwede, alles, wo mehrere Menschen mitmachen, ich krieg die Tür langsam nicht mehr. Die machen ja da nicht mit. Wasser ist nass. Die Kelle macht ja nicht mit. Der Papst ist katholisch. Der Bär scheißt in den Wald. Ja, aber die Kelle macht doch nicht mit bei Charlottesville oder bei irgendwas. Die Wahnsinn-Flugticket könnte sie nach Charlottesville fahren. Für das Mosaiksteinchen. Du siehst die Möglichkeiten nicht und du vergisst, dass in der rechten Szene im Moment unheimlich Bewegung drin ist. Sie fließen ineinander, aufeinander, Türen. Okay? Weißt du, Linke haben so dieses Ding von, die wollen in Systemen denken, weißt du? So, und wie ist es bitte unwahrscheinlich, dass die Leute, die gerne in Systemen denken und Systemanalyse betreiben, die ja die ganze Zeit sagen, Kapitalismus, das System ist schlecht, ja? So, wie unwahrscheinlich. Betreibt doch niemand Systemanalyse. Wie das unwahrscheinlich. Ist doch das Problem. Wie unwahrscheinlich ist es, dass die Leute, die Tag ein, Tag aus von Systemen reden, Teil von einer Ideologie im Kopf haben oder selbst komplett dran glauben, die halt einfach selbst ein System ist und das basiert auf Marx. Also, ich meine, wie viel... oh Mann, Alter. Es wäre toll, wenn sie mal irgendwie beschrieben hätte, was die Definition von Kulturmarxismus ist. Ist nicht lustig, aber ich lache trotzdem. Wie schaut denn Faschismus im 21. Jahrhundert denn jetzt aus? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir... Ja, wie schaut er aus? Das ist eine gute Frage. Ja, weiß ich, kann ich gar nicht erklären. Ich bin zwar Experte für den ganzen Scheiß und behaupte, ich kann das die ganze Zeit, aber ja, wie kriege ich das jetzt am besten erklärt, dass ich alle Menschen damit meine, außer die wollen dahin, wo ich hin will? Dann meine ich sie nicht. Wie ja, will ich das schwer. Jetzt am besten erklären? Wenn man ja auch das System beschreiben muss, so, wie man das gerne hätte. Ja, ich glaube, wir haben insgesamt, ich glaube, 3-4 Stunden darüber zusammen gestreamt, was denn jetzt Faschismus ist und welche Varianten von Faschismus es gibt. Und kann man das Faschismus nennen oder ist es nur faschistoid? Und ich glaube, also vielleicht eingangs dazu, es gibt halt nicht die eine Faschismus-Definition. Es gibt verschiedene Faschismus-Definitionen, die sich auch kombinieren lassen, die sich auch teilweise dann gegenseitig widersprechen. Ersetze Faschismus durch Kulturmarxismus. Es gibt Faschismus-Schismen. Es gibt verschiedene, es gibt keine einheitliche Definition von Marxismus, es gibt verschiedene Marxismen. Und von Feminismus auch nicht. Ich habe gerade einen Schock bekommen. Gott, die haben 3-4 Stunden darüber gestreamt. Müssen wir uns das jetzt auch angucken? Ja, nee, das sind die aber wahrscheinlich total tiefengebildet darin, ne? Keineswegs. Nach 4 Stunden bist du doch durch mit Faschismus. So Leute sind mir halt suspekt. Weißt du, 3-4 Stunden darüber reden, was Faschismus ist, aber wo ist der Inhalt zu Kulturmarxismus? Und Entschuldigung, auf welchem Niveau haben die denn diskutiert? Auf dem hier? Ja, was, über was haben sie gesprochen, 4 Stunden lang? Ne, die haben einfach... Dann gibt es den gesagt, Faschismus ja auch in Italien, habe ich gelesen. Nein, du verstehst nicht. Ja, nein, hier ist noch einer, den ich nicht mag. Und da ist noch einer, der sich nicht will, dass der irgendwie gemacht hat. Und hier und will ich Friedrich noch... Friedrich Merz und Christian Lindner und die Verbindung James Lindsay. Wollen den Faschismus überhaupt vom Kapitalismus abtrennen? Oder das ist ja auch so einer, der sagt, der James Lindsay war ja auch ein Faschist. Da müsste man nur googeln, hat sie diese Woche gesagt. Da muss man nur googeln. Und da findet man das raus, Sie verstehen das nicht. Das sind ihre vorselektierten Google-Ergebnisse. Ne? Die haben 3 Stunden lang, ja, haben sie gestreamt. Das heißt nicht, dass sie da normal schnell gesprochen haben. Die haben einfach ganz langsam gesagt, Faschismus. Ah, das 3 Stunden. Du kannst ja schon froh sein hier bei der Veranstaltung, dass sie nicht noch sich 10 Minuten geben, wie gesagt, ich vorgestellt habe. Das nehme ich auch ganz gerne. Was wichtig ist bei solchen Überlegungen, ist, dass wir nicht den Fehler machen, quasi an einem Faschismusbegriff festzuhalten, der klar definiert ist, wo man es drauf festlegen kann, damit man sagen kann, nee, das entspricht aber gar nicht seiner Definition, also hast du gerade Bullshit geredet, ey Mädchen, das ist unglaublich, ey, ich fasse es nicht. So auch gemeine Definition am Ende zu fordern. Wir sollen uns nicht festhalten an einem Begriff. Und nur weil es verschiedene Strömungen des Faschismus gibt, heißt es nicht, dass es nicht eine klare Definition von Faschismus gibt. Nimm einfach alle diese fucking Strömungen und mach daraus den gemeinsamen Nenner. Da hast du deine Definition. Ja, die Strömungen, die diese Leute haben, sind ja auch Gamergate und Birgit Kelle und hier der und alle, ich meine nicht in Deutschland. Ist ja auch alles Strömung. Ein Gruß geht raus an Slick Eufy im Chat, der hat mich abgeschossen. Verschissel, Mann, Nissel. Ja. Bitte. Nur auf das letzte Jahrhundert passt. Also bei aller Einzigartigkeit dessen, was unter den Nazis passiert ist, bei aller Einzigartigkeit des Holocausts, ich glaube, man darf nicht vergessen, der Nationalsozialismus ist nicht gleich Faschismus, sondern es gab auch damals schon verschiedene konkurrierende faschistische Bewegungen. Ja, zum Beispiel diese Sozialfaschisten, ne, gegen die Antifa gekämpft, auch bekannt als die Sozialdemokratische Partei, ja, die gab es auch. Das lernt man in der Schule, in dem Teil über die Weimarer Republik. Ich meine, Mädchen, was kommt, also Entschuldigung, dass ich Mädchen gesagt habe, aber Frau Dingenskirchen, Brockschmidt, was kommt denn noch? Kommt noch irgendwie? Ich meine, Sie haben nur noch 9 Minuten. Ja, der Nationalsozialismus ist nicht gleich Faschismus. Okay. Ja, aber es ist halt beides illiberal so. Es ist beides faschistisch, Punkt. Ja. Dass man natürlich jetzt Wort glauben kann und sagen kann, Faschismus, Mussolini etc. pp. Aber im Endeffekt sind beides faschistische Bewegungen gewesen. Mein Punkt ist halt, es kommt nicht darauf an, ob es Faschismus ist oder nicht, sondern die Dimension, die noch ein bisschen tiefer geht, ist liberal oder illiberal. Weißt du, so, ja, und ja, das ist Sozialismus, ganz Nationalsozialismus, das sind alles so Feinheiten, haben die sich noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht, glaube ich. Ne? Der einzige Grund, warum die das sagt, ist, weil sie andere Dinge dazu zählen will. Ich finde das erschütternd. Weil sie die Definition nicht so haben will, dass das die Nationalsozialisten nur waren, weil das würde ja dann nicht passen. Da kannst du ja keine Bürgerkette dazu zählen. Da kannst du ja nicht sagen, dass wir jetzt da direkt davor stehen oder so, obwohl sie das ja gerade auch getan haben mit ihrem, ja, der Genozid kommt dann. Ja, ja, vielleicht wird es Zeit für einen Nachfolger zu What is a Woman? What is a Fascist? Ja. Es gibt halt einfach einen Original-Fucking-Brief, ja, der immer noch erhalten geblieben ist. Gibt es online, kann man nachsuchen bei NS-Archiv. Von den Strasseristen an ihre eigenen so NSDAP, ja, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, damit, dass sie sagen, hey, yo, Nationalsozialisten, hier, erinnert euch daran, hier, wir wollen kein Hitler-Ding machen, wir wollen Sozialismus haben, aber auf nationaler Ebene. So. Ja, nicht alle ja schon, Nazis sind schlecht. Da sind ja schon, okay, Leute in Österreich, haben ihren Job verloren, da im Journalismus und so. Ne? Die Frau Dobler zum Beispiel. Und das haben sie auch alle gefeiert in der Clique, dass sie die daraus geekelt haben. Das war ja 2-3 Wochen irgendwie so ein Ding, dass sie sich da tierisch drüber aufgeregt haben, dass man irgendwie behaupten würde, die Nazis wären Sozialisten gewesen. Ja, stimmt. Weil das können sie auch überhaupt nicht haben, ne? Also, weil dann geht ja nicht mehr ihr bestes Argument. Nämlich dieses Ding von wegen, wir sind das Gegenteil von den Faschisten und außer uns und Faschisten gibt's nichts. So wollen sie ja gerne die Wahrnehmung der Leute haben. Alles außer wir ist auf dem Weg in den Faschismus oder schon da und deswegen uns. Weil sie wissen es halt nicht. Sie wissen nicht, wie sie diese ganzen Probleme, die sie da vorgeben, diese ganzen Sachen, die sie postulieren, die angeblich nicht stimmen oder tatsächlich nicht stimmen. Genau das, was sie eben gesagt haben, das stimmt über die. Ne? Diese ganze Scheiße, das kriegen sie alles nicht hin. Das merkt man auch schon, so eine Linkspartei, die ewig lange drüber redet, wie unglaublich sexistisch alles ist und die Machtstrukturen und so weiter, werden dabei erwischt, dass sie selber ihre sexistischen Machtstrukturen haben. Und sie wissen natürlich nicht, wie sie die bekämpfen wollen. Und soll und wie man das macht, das wissen sie alles nicht. Aber sie stellen sich hin und sagen, hier ist das Problem und wir sind natürlich die Lösung. Und die anderen wollen das einfach nicht beheben, das Problem. Also wir. Ne? Und, ja, und, dann behebt man. Ja. Das ist die, so drehen sie sich diese Scheiße hin. Weißt du, das muss man einfach immer wieder sagen. Die haben keinen Plan, die haben kein Ziel, die haben nichts. Aus ihre autoritäre Scheiße und wenn das dann alles nicht richtig funktioniert, dann hoffen sie halt, dass sie dann schon Macht genug haben, dass sie dann politische Korrektheit hochziehen können, um zu sagen, so, ja, es ist egal, dass es alles Quatsch ist, was wir hier irgendwie machen und so. Jetzt kann uns halt keiner mehr kritisieren, weil wir haben ja schon die Macht und dann kommt halt die Polizei und dann sperrt halt die ganzen Leute ein, wenn die irgendwie sagen, hier, der Kaiser hat keine Kleider. Und das ist auch so eine Scheiße, die sie in diesen immer gemacht haben, immer wenn das probiert wurde, diese ganzen Sachen, die sie sich da jetzt wieder vorstellen, ihre tolle Solidarität, erzwungene von oben herab und dieses ganze Zeug, neuen Menschen bauen, sozialistischen Menschen bauen und so, es ist immer da geendet und jetzt denken sie auch wieder, dass es beim nächsten Mal natürlich nicht passiert, weil jetzt die Wissenschaft da im Gange ist und die Leute alle so unglaublich klug sind, Philosophen, Könige, die Welt jetzt mal verändern müssen und nicht nur schreiben und so, wie dieser Spruch von Marx da irgendwie war. Ja, das denken die sich halt. Weißt du, Kulturmarxismus basiert buchstäblich darauf, dass man Leute emotional einfach erreicht und sie agitiert, damit sie einfach Kulturmarxismus weiter verbreiten. Das macht man, indem man Narrative aufbaut. Und was passiert hier die ganzen 40 Minuten lang? Ein Narrativ wird ja aufgebaut. Ja, und wichtig ist auch, dass man sich einer Autorität unterwirft. Ja, deswegen ist es ja auch ein totalitärer Charakter. Diese ganze Biologie. Echt wie dieses Magritte-Gemälde mit der Pfeife, wo drauf steht, das ist keine Pfeife. Es ist genau das. So, dieses ganze Video sollte heißen, das ist kein Kulturmarxismus. So, und dann aber das mit der Pfeife ist doch, weil das ein Bild von der Pfeife ist. Ja, eben, ja. Und das hier ist ein Bild von Kulturmarxismus. Aber es ist nicht der echte Kulturmarxismus. Das ist nur ein Raum von Leuten. Wer ist denn jetzt die Autorität? Der Kulturmarxismus oder? Nee, diese Leute denken, dass sie selber die Autorität sein werden. Okay. Aber das wird nicht so sein. Ich habe mich gerade vor allen Dingen gewundert, dass so viele Leute drumherum sitzen, die irgendwie scheinbar glauben, sie könnten da noch was dazulernen bei diesem Vortrag. Und außerdem glaube ich, dass diese die Leute müssen nicht Minuten mal denken, die Leute müssen nicht mal denken, dass sie die Autorität sind. Die Idee davon ist, dass man einfach nur Kulturmarxismus verbreitet, um Kulturmarxismus zu verbreiten, weil die Leute halt wie in der Religion denken, wenn sie genug Leute erreichen, dann wird das halt irgendwie genug revolutionäre Masse sein und dann kommt Sozialismus und Kommunismus und Utopie und geil. Ja, und was an Masse fehlt, Experten. Täuscht man vor. Das sind doch die Experten, richtige Experten und Wissenschaft und so. Dann können die das doch auch entscheiden. Dann sind die doch auch diejenigen, die das dann alles entscheiden sollten. Ist das so? Ich erinnere nochmal an das Bild vom Gottesdienst. Also hier wird einfach nur die Liturgie abgespult. Hier wird das Bilder gesagt, was im Gesangbuch sowieso schon drinsteht. Und am Ende erheben sich alle, um ein Lied zu singen. Es ist halt einfach eine Religion, okay? Ja, und es ist recht schnell abgesungen. Deswegen glaube ich, dass sie jetzt hier in mal 10 Minuten... ja noch viel zu viel Zeit haben eigentlich, weil sie nämlich schon fertig sind mit ihrem Thema. Ich hoffe, eigentlich. Da ist noch ein Q&A am Ende, was wir streichen können. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich nur noch kokolos. Also, mal schauen. Also ich hoffe, dass da noch ein paar Talking Points kommen, weil ich habe noch keinen Big Mobile. Ich glaube, vielleicht kann man es am besten so zusammenfassen. Also wir haben uns ja auf so ein paar Stichpunkte oder Merkmale geeinigt. Da ist Natascha als Politikwissenschaftlerin noch besser geeignet. Genau, also ich fand das gerade ganz wichtig, was du gesagt hast, und ich sage es immer gerne deutschen und österreichischen Publikum. Der Nationalsozialismus ist keine ausreichende und alleinige Definition von Faschismus. Ja, Faschismus ist eine größere Denkrichtung, eine größere Ideologiefamilie, und es ist auch nicht abgetan mit, auch historisch nicht zu sagen, es gab den italienischen Faschismus und dann gab es den Nationalsozialismus quasi als extremere Draufgabe, sondern es gab zu der Zeit in ganz Europa faschistische Projekte, nicht alle sind an die Macht gekommen. Manche standen in Konkurrenz zueinander, manche hatten viel weniger Ressourcen und so weiter. Ja? Aber den Versuch, es gab kaum ein demokratisches Land in Europa, ja? Das muss man schon sehr genau suchen in den 20er und 30er Jahren. Und selbst innerhalb dieser demokratischen Länder gab es extrem starke faschistische Bewegungen, auch in Großbritannien zum Beispiel. Das heißt, es ist nicht allein aus der Geschichte eines Landes zu erklären, warum es diese faschistische Zeit gegeben hat, sondern es hat auch was mit den äußeren Umständen zu tun. Und wenn man, es gibt viele, viele Arten, wie man Faschismus verstehen kann, als Denkrichtung, als Praxis, aus der Genese der Parteien, aber aus den Umständen. Ja, die Umstände sind auch wichtig zu verstehen. Und die Umstände sind Krisen, gesellschaftliche Krisen, wirtschaftliche Krisen, politische Krisen. Denn Menschen sind in einer Krise und dann werfen sie sich irgendwelchen extremistischen Ideologien zu. Aber da gibt es mehr als nur den Faschismus. Ja, genau. Aber sie möchte ja quasi unser Bewusstsein dafür stärken, dass wir uns jetzt bei den ganzen schönen Krisen ja nicht dem Faschismus anschließen sollen, sondern schön deren Quatsch anschließen sollen. Dem Kommunismus, der natürlich überhaupt gar keine faschistischen Züge hat. Nein. Sie macht 10 Sätze hier in Aufbau, um dann mit einem Faktum um die Ecke zu kommen, das sie in ihrem ersten Beitrag bereits erwähnt hat. Nämlich, dass es Krisen braucht für die Faschisten. Das ist lächerlich. Also als Lehrer würde ich mich jetzt verarscht fühlen, weil so lange ist der Vortrag im Ganzen nicht von ihr. Und ich habe noch nichts gehört, noch nichts. Noch nicht ein Funken selbstständiges Denken, alles auswendig gelernt. Weißt du, ist die Wissenschaft, wenn die sich ja selber was ausdenken würde. Das ist doch die Wissenschaft. Kann man sich doch nicht selber ausdenken, hallo? Wenn es um diesen Punkt von Krisen geht, da hat sie ja schon recht, aber das ist 0815 Sachen, das ist nichts Besonderes. So. Nee, eben. Ich erwarte ja nicht, dass sie, weißt du, wenn wir am Ende von einem Halbjahr eine Prüfung machen, erwarte ich ja nicht, dass sie die Grundlagen kann, sondern ich erwarte, dass sie differenziert über Dinge sprechen kann in einer Klassenarbeit. Ja, sie ist total geil auf die Krisen. Sie ist die ganze Zeit nur am Grinsen. Und sie freut sich darauf, dass es alles zerbricht und zerfällt. Sie will halt nur nicht, dass es anderen Leuten nützt, sondern es muss halt ihre Scheiße muss halt dabei rauskommen. Was ich halt sagen will, ist eben, wenn sie über Krisen redet und dass Leute dann anfangen, dann so Theorien zu denken und glauben, wegen irgendwelchen Krisen so, ja, dann ist ideologisch gesehen für Marxismus und Sozialismus die Krise gewesen, dass Kapitalismus gewonnen hat und die Leute glücklich sind. Die haben darin wirklich so eine Gefahr gesehen, dass halt, es ist halt deprimierend für die Leute gewesen. gewesen, weil es heißt, jo, der Kapitalismus, der erfüllt den Leuten alles geil im Leben und das irgendwie sind glücklich so, da geht das Revolutionspotenzial runter, ja, so, und da kann man doch nichts mitmachen, das ist doch kacke so, ja. Die waren in der Krise und haben ihre Ideologie weiterentwickelt von normalem irgendwie Marxismus zu fucking Kultur- und Rassenmarxismus. Faschismus ist ein Krisenlösungsangebot, ein autoritäres Krisenangebot, ein menschenfeindliches und zynisches Krisenlösungsangebot, aber es ist ein Krisenlösungsangebot. Weil Faschismus in seiner ganzen Konzeption bietet etwas, das sehr attraktiv ist in einer Krise. Klarheit. Faschismus ist Klarheit. Es ist ganz klar, wer sind die Guten, wer muss weg, wer sind die Bösen, und wenn man selbst zu den Guten gehört, dann ist es irgendwann ein sehr attraktives Angebot. Ja? Moment, warst du da gerade ganz nah dran? Alle Ideologien, wirklich warst alle. Warst du gerade ganz nah dran zu verstehen, warum wir dich nicht mögen? Meine Güte, Alter. Oh Gott. Ja, noch 6 Minuten, bitte. Mann, mein Kopf tut schon weh. Ja, wir müssen noch mal zum Ende kommen. Ja, es schwurbelt jetzt. Und das ist das, was man in der Genese des Faschismus wichtig ist zu verstehen. Aber wir können nicht nur zurückschauen, sondern wir müssen auch nach vorne schauen. Ja? Denn Faschismus ist ein nationalistisches Projekt. Ja? Das per Definition Roger Griffin. Können wir uns alles anschauen. Aber was heißt es in einer Zeit, wo politische Bewegungen transnational agieren? Ja? Wo ist da noch Platz für den Nationalismus, wenn selbst in der neuen Rechten, die Identitären und so weiter, den Nationalismus zugunsten quasi eines Europanationalismus, wenn man so will, eines Kulturraumdenkens aufgegeben haben? Wo ist der Platz? Ich glaube, in dieser Verhaftung auf dieses quasi 20. Jahrhundert-Nationalismus dürfen wir nicht übersehen, dass ein Faschismus vielleicht nicht mit demselben Nationalismus daherkommt im 21. Jahrhundert, wie es im 20. Jahrhundert war. Und dass er vielleicht, und das ist die kontroverse These, vielleicht gar nicht mehr in Hand von Staatslinien daherkommt, sondern dass es vielleicht auch interessant ist, Faschismus als Machtprojekt zu denken. Und wenn man sich überlegt, im 20. Jahrhundert war alle Macht innerhalb von Nationalstaaten. Ja, weil wer die politische Macht hatte, hatte die Macht über alles in dem Nationalstaat. Ja, Macht geht's doch sowieso nicht mehr. Aber ist das im 21. Jahrhundert noch so? Nein. Ja. Wer hat mehr Macht als Nationalstaaten? Deine Mutter. Unternehmen. Ja, große, globale Unternehmen. Korporatismus von Janis. Die aber nach innen fast auch schon staatliche Strukturen haben, was extrem interessant ist. Und da gibt es eine Sparte rund um eine Fraktion innerhalb des Kapitals, die ist auch ganz interessant, ja, diese Verschiebungen und diese unruhige Zeit, die wir haben, passiert ja auch, weil das Kapital ist kein monolithischer Block, sondern es auch da zu Reibungen kommt und quasi dieses Wall Street Kapital eigentlich am absteigenden Ast ist zugunsten. Oh, ist das nicht ganz antisemitisches gesagt? Ist das nicht ganz aus dem Maßen auch? Erst sagt sie global und dann sagt sie Wall Street Kapital. Rose, die Tech-Milliardäre bezeichnet hat, also so die Peter Thiels, also Davos, dieser Welt. World Economic Forum. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass so jemand wie Peter Thiel einer der wichtigsten Spender momentan der Republikanischen Partei ist. George Soros. So auch schön, wie sie den Thiel da jetzt noch mit reingerührt haben. Ja, und keiner weiß, wer das ist oder so, ne? Ohne irgendwelche Angaben dabei. Oh mein Gott, Alter, meine Güte. Ja, und vor allen Dingen, früher waren es die Nationalstaaten, heute ist es Peter Thiel oder was, der das nächste KZ aufbaut, ja, genau. Oder was. Der hat doch, ich habe gehört, der hat Hulk Hogan getötet. Die Hufeisentheorie ist eigentlich einfach so eine Spirale, weil es ist einfach ein Kreis. Das ist jetzt nicht mal. Also jetzt drehen sie ja in ihren Verschwörungstheorien vollkommen ab. Und auch der Nationalstaat, ja genau, was haben die Nazis gemacht? Die haben gesagt, ja, unsere Grenzen von Deutschland, die bleiben aber ganz genau so, wie sie sind. Ne? Wegen unserem Nationalstaat, oder wie? Und die haben den überhaupt nicht erweitert. Und auch Kommunisten machen das nie. Ne? Dass und die haben auch international nicht zusammengearbeitet. Ne? Also das ist ihre Grenzen Projekt erweitern so, und irgendwie sagen, dies und das gehört uns, aber eigentlich alles auch noch irgendwie in unseren Einflussbereich. Ja, jetzt könnte man direkt sagen, das reimt sich ja mit dem, was Sie gesagt haben. Ja, 1904 mit den Protokollen der Weisen. Ja, ja, genau die gleiche, das gleiche, ne, könnte man denen jetzt ja auch unterstellen, ne? Aber. Ja. Aber hier sind es halt Tech-Bros, ne? Die sind halt Faschisten so. Und die anderen, das sind alles nur Verschwörungen, dass die irgendwas wollen, was nicht gut ist oder so, oder gegen die Demokratie ist oder so, wo irgendwelche schlechten Dinge irgendwie gefördert werden, die nicht zu unserem vernünftigen Auskommen miteinander beitragen. Nee. Ja, der Nationalismus hat seinen Gender gewechselt und ist jetzt internationaler Finanzkapitalismus. Pass auf, ist eigentlich ganz einfach. Die Kirche, ja, die redet immer vom Teufel, weil das ist ihr Buhmann, okay? Und wenn du nicht zum Buhmann willst, musst du zu denen gehen, in die Kirche, damit du erlöst wirst. Das ist so dieses grundlegende fucking tribalistische Mentalitäts-Bullshit-Ding, okay? Ist eine fucking Sektenstrategie, okay? Anstatt aber, dass sie jetzt irgendwas von Teufel reden, reden sie von Faschismus. Dadurch wird impliziert, dass die Lösung ist, in diesem Kreis von Leuten zu bleiben, die ja offensichtlich nicht Faschisten sind. Somit sind sie dann die Guten. So als würde das so funktionieren. Meine Fresse, es gibt mehr als zwei Gruppen. So, aber einfach einen Buhmann aufbauen so, und die ganze Zeit drüber reden, den Leuten zu verstehen geben, sie sind gerade aber die Guten. Klasse. Super. Viel erreicht, Mann. Und wenn man sich, ich glaube, das ist noch ein weiterer Punkt, den man, glaube ich, im Hinterkopf behalten sollte, wenn man über Faschismus oder neuen Faschismusbegriff nachdenkt. Ich glaube, wir machen oft den Fehler, davon auszugehen, dass Faschismus als Ideologie in sich komplett schlüssig sein muss. Das ist nicht der Fall. Das war auch in der Vergangenheit nicht so. Und wir sehen jetzt, dass sich einzelne Vordenker der politischen Rechten aus verschiedensten Bereichen, sei es jetzt religiöse Rechte oder also dieser Tech-Bereich wie Peter Thiel, dass die miteinander in Verbindung treten. Also, dass sie miteinander kommunizieren, dass sie über bestimmte politische Ideologien reden, dass sie sich Traditionalismus wieder anschauen und so weiter. Und deswegen... Oh, fucking Peter Thiel guckt sich doch nicht Traditionismus an. Der homosexuelle Typ. Also. Ach so, ist auch. Der ist vielleicht ja für die Republikaner wegen freiem Markt und solchen Geschichten, aber der ist doch da nicht dafür, um irgendwie, keine Ahnung, Deutschland wieder groß zu machen, der nach Amerika ausgewandert hat. Also, was soll dieser Scheiß denn? Ja, der wandert nach Amerika aus, weil er völkische Gleichheit haben will, oder was? Die reden so eine Scheiße, es ist echt nicht zum Aushalten. Aber man merkt es halt wirklich, alle Leute müssen angeschmiert werden, die man nicht mag. Ne? Die müssen alle angeschmiert werden, die müssen alle in Faschismus Nähe gerückt werden. Ja, alles, was nicht reinpasst, ist Mittel zum Zweck oder gefördert so. Gefördert von 5 verschiedenen Bundesministerien. Ist, ja. Und dann, ja, ich wollte ja auch nochmal sagen, also gerade das sind doch alles Geldsammler, die hangeln sich von Förderprojekt zu Förderprojekt. Ich wette, es gibt Leute, die leben das ganze Jahr von Demokratie leben, aber halt bei 13 verschiedenen Organisationen. In ihrer Twitter-Bio steht jetzt auch drin, dass sie für Böll-Stiftung irgendwas macht. Naja, guck. Also. Irgendwo werden die immer gefüttert. Ja, das ist wie mit streunenden Katzen. Ja. Aber ja, also sie ignoriert halt völlig, dass ihr Lager das schon lange macht. Dass ihr Lager schon lange diese Netzwerke hat und auch mit komischen Verbindungen hier und da. Ich sag halt nur, BDS und solche Geschichten. Ja, also ihr habt genauso merkwürdige Player auf eurer Seite oder diese Hardcore-Kommunisten und die ganzen gewalttätigen Leute in der Antifa, die schützt ihr ja auch in eurem Blog sozusagen, in eurem politischen, und dass bei uns da auf der eher konservativen Seite nun mal auch Menschen sich zusammenschließen und Allianzen bilden. Nochmal, ihr habt angefangen. Deswegen sollte man, glaube ich, gerade auch auf diese Tech-Welt sehr genau schauen. Da wird es dann auch interessant, wenn es um AI geht und die Optimierung des Menschen. Also auch da gibt es quasi das Potenzial. Es muss nicht so sein, aber es gibt das Potenzial, auch dort diesen völkischen Ansatz zu setzen, wenn das denn das Ziel ist. Und, What? Potenzial, ja, okay. Ich sehe gerade Peter. Das ist mir voll. Peter Thiel mit dem kleinen Finger am Mund, weißt du, so? Ja. So ein bisschen habe ich gerade das Gefühl. Und wenn das dann eintritt und er seine Basis in dem alten Vulkan endlich einsatzbereit hat und seine U-Boote mit den Gedankenkontrollgeräten. Leute, oh, so diese Firmen sind fast alle in Amerika beheimatet. Und genauso wie du ja auch die ganzen Minderheiten nicht sehen kannst, die mehr in die Kirche gehen als die Mehrheitsgesellschaft da innerhalb von ihrer Gruppe, so kannst du das ja auch nicht sehen, dass Amerika so ziemlich das beschissenste Land auf dem Planeten Erde ist, um völkisch irgendwas zu machen. Du, ja, naja, oh, gut, es gibt schon den Süden und ja, aber den Süden, ja, Texas, trotzdem. wo neben, ja, Kalifornien die meisten hier Mexikaner wohnen oder was? Nee, ich dachte eher so an Idaho oder Iowa oder sowas. Wyoming. Ja, die. Das ist ja nicht der Süden. Die Staaten, aber das wo außer so diese, Korn und Kühen dieser, ja, der Bible Belt oder so, eine Traditionelle für Weißer oder so. Kann ja auch sein, dass das ist ein bisschen. Aber das heißt ja nicht, dass die Schwarzen und die ganzen Hispanics eben nicht in die Kirche gehen. Im Gegenteil. Die gehen heftig in die Kirche. Guck dir hier die schlimmsten von diesen Bundesstaaten, sowas wie hier Louisiana oder so. Hat auch einen richtig großen schwarzen Anteil. Ja. Also das ist völliger Quatsch. Das ist absoluter Bullshit. Wie gesagt, also die Tante mit ihrem, die weißen Christen, das könnte gar nicht lächerlicher sein. Das ist wirklich ein Zerbel der Zerbel. Also dass man damit überhaupt bei irgendwem, das zeigt nur diese ganzen Vorurteile, beweist das eigentlich nur von unseren ganzen Medienheinis über Amerika halt eben. Das ist wirklich kein bisschen sich damit beschäftigt haben. Und was ja nun wirklich offensichtlich Quatsch ist, ist halt dieses Völkische. Du kannst doch in Amerika kein völkisches irgendwas da bauen. Also vielleicht auf deiner Ranch. Ja, es gibt da schon diese White Power und Ku Klux Klan Leute. Und im Internet. Aber du ja, aber doch nicht im Silicon Valley oder irgendwo. Das also, kommt auch nicht von da. Kann ich mir auch nicht. Also das ist ja, aber das ist doch da, ja, aber da wird halt zusammengerührt, was man gerne möchte. Ja. Ich meine, es ist doch schon immer die Geschichte, dass sie versuchen, Nerds in die rechte Ecke. Ja. Da kann ich jetzt auch mal Gamergate sagen, falls und es damit versuchen sie ja halt eben auch, bei das, was sie über diese Tech Bros, das sind ja Libertäre. Und da sind sie der Meinung, dass so Leute, die einen Mini-Staat haben wollen, die wollen einen Nationalstaat dann aufbauen nach deren Leseart oder was. Lächerlich. Lächerlich. Also es ist wirklich übel lächerlich. Ja, 5 Bundesministerien, wie gesagt. Haben wir uns diesen Unsinn gebracht. Ja, eine ähnliche Analyse hat der. Ich glaube, das ist auch so ein Bereich, ähnlich wie auch bei der Klimakrise, so Silicon Valley. Das wurde lange, ja, vielleicht jetzt nicht gerade als links konnotiert, aber ja, das ist halt so ein bisschen libertär, aber die sind ja eigentlich auch so, ne, aufgeschlossen und woke. Es gibt nichts fucking woke. Obama-Leute sind, nachdem die Amtszeit vorbei war, dann in Silicon Valley gegangen. Und man darf aber nicht vergessen, dass viele der ideologischen Ansätze auch im Silicon Valley auf rechte Ideen zurückgehen, auch wenn das den einzelnen Personen nicht unbedingt... Rechts heißt nicht gleich rechts autoritär. Meine Fresse, Alter. Rechts, ja, aber nicht, wisst ihr noch, wie Steve Jobs durchgesetzt hat, dass die Hakenkreuze auf allen Apples oben groß drauf sind? Ich weiß, es ist so, was meint sie? Rechts. Meint sie Bill Gates, der offensichtlich irgendwie alles mit Geld bewirft, was nicht bei 1-2 progressiv auf dem Baum ist? Weißt du, alle reden vom politischen Kompass, aber sie hat nur so die politische Spaghetti-Nudel im Kopf. So. Ja, Bill Gates ist keine Dimension. Mehr, ne? Ja, sie meint Peter Thiel, ne? Weiß ich auch nicht, wie auch immer. Ja, der den Peter. Sie, ne? Ja, weil er die Republikaner unterstützt. Mhm. Das ist auch schon alles. Das ist alles, was sie weiß. Republikaner rechts, Peter Thiel aber unterstützt die. Zum Beispiel. Also Faschist. Die hätten auch irgendwas Sinnvolles sagen können in den 40 Minuten. Das ist alles sehr sinnvoll, was die hier sagen. Die hätten, Entschuldigung, sie hätten die Klappe halten können. Oder das Thema innerhalb von 10 Minuten abhandeln. Weil das, was sie da gesagt haben, war genau genug für 10 Minuten ungefähr. Im Zuge des Kulturmarxismus, das ist sehr sinnvoll, was sie hier sagen. Weil es mich das schöne Bild zeichnet. Ne? Wir brauchen die Hegemonie, Leute. Ihr dürft keinen Peter Thiel zulassen. Das ist nicht möglich, einen Peter Thiel zu haben, weil das führt in den Faschismus. Da haben wir hier bald Konzentrationslager. Oh mein Gott, ich hab's kapiert. Silicon Valley, versteht ihr? Silicon, Con, konservativ, Silikonservativer Valley. Ja, in Wahrheit gehen deren ganzen Träume, die gehen da alle platzen in dem ganzen Bereich. Das sieht man jetzt mit diesen ganzen Problemen. Also in den 80ern, 90ern war ja hier East Palo Alto, ist ja auch eine Stadt im Silicon Valley, war die Mordhauptstadt der USA mit den meisten Morden pro 100.000 Einwohnern. Richtig hartes Pflaster. Und da die KIs alle wild waren so. Und dann haben die da aufgeräumt, die haben da richtig aufgeräumt, die Leute eingesperrt, ja, hier richtig Polizeiarbeit und sowas, ne, mit dieser furchtbaren rassistischen Polizei. Und dann haben sie das Ding da umgedreht gekriegt damit. In New York genau dieselbe Sache, in Cleveland genau dieselbe Sache. Jetzt haben sie diese, wir tolerieren alles Scheiße, weil das ja so gemein ist, irgendwie hier was gegen die Obdachlosen zu tun. Denk doch mal an die Solidarität und so. Und die ganze Kacke geht im Klo runter. Weil das nämlich so nicht funktioniert. Die Welt ist nicht so. Die Menschen sind nicht so, wie ihr das meint. Und wenn ihr wirklich mit den Leuten, wenn ihr Gerechtigkeit wollt und wenn ihr mit den Leuten da Mitleid haben wollt und so weiter und so fort, dann ist leider euer Ansatz nicht geeignet. Tut mir furchtbar leid. Weil was ja, kann man nicht, nämlich nicht sagen dann, dass die bösen Tech-Bros oder irgendwer dann die Bösen sind. Da muss man dann eventuell auch mal die Leute dann daraus nehmen, die man auf seiner Opferhierarchie drauf hat, wenn sie denn da aber dann die Täter sind. Individuen, einzelne Personen. Ja, aber Chris, das ist halt deine Wahrheit und die haben halt ihre eigene Wahrheit. Das ist doch voll okay. Meine Fresse, Alter. Ja, nur wie Herr Groß. Also mit Peter Thiel ist es natürlich sehr bewusst. Ne? Also der weiß schon ganz genau, was er tut. Perfide, das ist. Ey, Peter, mach die Republika fertig. Bitte verklag sie in die. Was ist das auch für eine Ferndiagnose? Dem ist das klar, was er tut. Wir reden hier von Faschismus und Peter Thiel ist das klar, was er tut. Er will völkisches. Er ist in Amerika und will völkisch. Das ist ihm ganz klar, was er tut. Ey, das ist, wie krass das ist. Das ist Er will die Tech-Welt durch AI völkerisieren. Ja, wahrscheinlich. AI steht für arische Intelligence dann, oder wie? Großartiges Standbild aus dem Leben. Ja, wenn ihr dann nochmal fertig hier die beiden. Und ja, es ist ein weiteres Beispiel für ein transnationales Projekt mit einigen sehr wichtigen, einflussreichen Geldgebern, die ihre Beziehungen pflegen und die, glaube ich, noch einiges vorhaben. Jetzt ist es meine schöne Aufgabe, in der letzten Minute das Ruder herumzureißen und hier irgendwie positiv rauszukommen. Wir haben jetzt viele Schlaglichter auf verschiedene Bewegungen, die wie gesagt noch gar nicht in direktem Kontakt, teilweise ist es schon so, stehen müssen. Aber das kann sehr schnell gehen. Und das ist die Lehre aus dem 20. Jahrhundert, dass man nicht warten darf, bis es offensichtlich dieses Großprojekt gibt, ja, sondern dass viele Gruppen an einer Ja, sondern keine Toleranz, ne, repressive Toleranz, Leute alle klein halten, Hegemonie halten. Jetzt kommt das kulturmarxistische Like and Share, weißt du, so. Zukunft, mindestens autoritären Zukunft arbeiten. Wow, jetzt habe ich immer eine halbe Minute, um es positiv zu machen. Aber die ganzen Libertären wollen die autoritäre Zukunft, ja, genau, in Amerika den völkischen Und das ist trotz allem auch das Gute an so Zeiten, auch wenn es jetzt sehr holprig wird, auch wenn es jetzt sehr schwierig wird und es wird es noch werden. Die Zukunft ist weit offen und es muss nicht so sein. Es muss nicht autoritär werden, es muss nicht furchtbar werden. Es kann auch gut werden und es muss gut werden und dafür lohnt es sich auf jeden Fall zu kämpfen. Dankeschön. Jo, hey, aber ich dachte, Geschichte reimt sich. Und wir haben 40 Minuten lang darüber geredet, wie sich Geschichte reimt. Und es lohnt sich zu kämpfen, ja. Was haben wir vorhin gelernt? Es gibt diese diffusen Mächte, ne? Irgendwelche Verschwörungstheorien und wir sind da ja nur in der Opferrolle und wir wehren uns ja nur, ne? Ja, das war jetzt der gute Abschluss. Um das alles aber auch nochmal so einen zweiten Namen reinzubringen hier, der Filmkritiker, der Wolfgang, der hat den Elon Musk da so ähnlich bezichtigt, den Faschismus irgendwie in die Gesellschaft zu bringen über seine Feier-Mentalität und so. Und hat da zum Vergleich rangezogen den Minions-Film, ja. Ja, habe ich auch gesehen. Minions, ja. Hast du es gesehen, ja, wo die ja, Minions eben dann angeblich sich einen neuen Chef suchen, sie suchen sich einen neuen Chef. Und das wäre dann eben diese Workforce hier, aber die der muss sich halten würde. Also das wird dann eben auch, der spielt da auch angeblich eine Rolle. Und ich habe nur gedacht, ey, das ist die Minions, das sind doch Soldaten oder so, oder? Das sind doch keine warum überhaupt versuchen zum Schluss hin dann das positiv irgendwie darzustellen? Du hast die gesamte Zeit hingearbeitet. Das Positive ist, wir können kämpfen. Ernst nehmen wollen. Wir können uns ihrer Verschwörung anschließen und für ihre Sache Autorität. Das ist auch so falsch, halt von der Analyse, das will ich damit auch nur sagen. Das, ja. Sag bloß. Da kann ich mich natürlich anschließen. Oh Mann. Ja, ich meine, genau, was vielleicht noch interessant wäre, ist eine Abgrenzung zu dem, was der Marcin gesagt hat. Ne? Meinen, ja. Also das ist wie wenn ich neben verschiedenen Wörtern, um Ende uns anzuhören, dass das ja alles noch nicht so ist, aber wir dürfen nicht warten, bis es offensichtlich wird. Es ist wieder das ist genau, alles Kleinheiten sofort. Es ist so, wieder so, aber wir dürfen ja nicht warten, bis es so wird. Weil noch ist da, genau. Es ist ja ein Mosaik, können wir uns wehren, ja. Zusammensetzt und dann ist es offensichtlich. Ja, wir müssen uns sofort wehren, weil ja, später geht es nicht mehr. Ja, aber warte, ist jetzt der Faschismus so direkt um die Ecke und er ist schon da und ich bin schon Teil davon und ich weiß es nicht, oder haben wir noch Zeit? Hast du schon mal Kulturmarxismus gesagt oder hast du schon mal politische Korrektheit gesagt, dann bist du dabei. Hast du schon eine KI benutzt? Kulturmarxismus. Ja. Für mich ist es wieder der Gottesdienst. Der wird mit einer klassischen Floskel geschlossen, mit der die Gemeinde hinausgeschickt wird in die Welt, das Wort des Herrn zu verkünden. Ja. Und in diesem Fall ist es da halt der Kalenderspruch. Wer nicht kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Mhm. Recht ist das, glaube ich. Also Natascha ist hier nicht auf das neueste Öl gestoßen, halt, geistig gesehen. Halt ja, und Stichwort Narrativ. Ne? Also bei dieser Republika-Veranstaltung, da wimmelt es ja nur so von Journalisten. Die ARD hat das Ding mitgesponsert und die holen sich da ihre Narrative ab. Und die Leute, die da als Experten präsentiert werden, die kriegen wir dann auch wieder als Experten präsentiert über die nächsten paar Jahre. Ja, aber auf was für einem fucking Niveau? Auch dieser Endsatz war ja wieder ein Kalenderspruch. Es war auf ja nicht. Der Republika, da riecht es eben auch langsam nach alten Pommesfett. Also da muss ich sagen, ist eine 4 von meiner Seite nicht drin, weil hier keine Eigenleistung drin steht. Ich wollte von der Schülerin nicht, dass sie mir irgendwie aufschreibt, was auf den Arbeitsblättern steht, sondern ich habe ihr eine Frage gestellt. Ich meine, das ist auch halt Arbeitsblätter rausgegeben vorher. Es ist halt wirklich einfach dieses religiöse Ding von Mensch wurde von Erbsünde hergeboren und muss sich erlösen, indem er zur Kirche geht und Geld spendet. So Geld gespendet haben die ja jetzt an die Republika. Jetzt kommen sie hin und sagen den Leuten, die da sitzen und zuhören, so weißt du was? Ja, und du bist jetzt erlöst von deinen Sünden. So Jesus hat es dir verziehen. Ja, aber der Maaßen ja nicht was Ähnliches behauptet, dass irgendwie das Böse in der Welt sozusagen die bösen großen Firmen sind und so weiter oder ne, Konzerne oder so. Wo ist jetzt der Unterschied? Moment mal. Erinnerst du dich noch an Occupy Wall Street? Ging es dann nicht um das 1%? Ja. War das nicht eine linke Bewegung? Guck mal, wie schnell man diesen Talking Point umbiegen kann. So, guck mal, alles Antisemiten. Je nachdem, was einem mehr. Mhm. Brownie Points verspricht. Also deswegen meine ich auch halt, ich kann die Linke in Deutschland nicht mehr als Linke bezeichnen langsam. Also da muss auch irgendwann mal ein Schnitt sein zwischen den Leuten, die einfach nur komplett wahnsinnig sind und den Leuten, die halt klassisch linke Ideen, weil diese wahnsinnige Abteilung, die ist halt auf dem Hufeisen ganz weit außen. Übrigens zum Thema Faschismus, ja, so Mussolini, italienischer Faschismus, der wurde in einem Interview gefragt, was denn bitte sein Parteiprogramm ist, weil die faschistische Partei, die hatte kein Parteiprogramm gehabt, so im Vergleich zu allen anderen Parteien. Und die wurden halt gefragt, was da los ist bei denen, hat Mussolini halt gesagt, ja, unser Ziel ist halt mit allen Mitteln dafür zu sorgen, dass so Leute wie du halt einfach nicht mehr hier sitzen können und diese Fragen stellen. Also Faschismus ist im Grunde eine Ideologie, die kein Parteiprogramm hat, keine Mittel, die sie nicht bereit wären, nicht einzusetzen. Also jedes Mittel ist recht, egal was sie machen. Ja, man hat Verbündete und mit denen muss man zusammen. Einfach durch, dass mehr Faschismus existiert. Ja. Hat nicht eine Ikone der Woken-Bewegung mal gesagt, es gibt keine falschen Mittel, es gibt nur falsche Ziele? Ja, bei Ende. Das kann man auch bestreiten. Ne? Daran also kann ich mich erinnern. Ich stelle nur Fragen. Weißt du, alles ist rassistisch, alles ist sexistisch. So. Das wollte ich heute auch noch unterbringen, weil das ist auch wieder. Aber homophob haben sie dann gar nicht mehr wirklich gestreift. Aber, ja, wir haben alles outgepointet, ne? Da hätten sie sagen müssen, dass gut, der Peter Thiel homophob ist. Das wäre noch der beste Trick gewesen. Ja, ich bin echt schockiert, dass die im Current Year 2022 über proto-faschistische Mosaiksteinchen in Amerika reden und nicht ein einziges Mal Trump gesagt haben. Ja, gut, das stimmt. Das ist wahrscheinlich nicht mehr relevant. Und mein Bingo ist auch nicht in Erfüllung gegangen. Die haben auch keine Privileg gesagt. Die haben auch nicht Gender gesagt. Nein, die haben nicht Trump gesagt, nicht Gender, nicht Diversity, die haben nicht über Privileg gesprochen, cis-heteronormativ nicht, Flüchtlinge nicht, Trolle nicht. Die haben nichts gesagt. Ja, so alles sehr oberflächlich eben. Aber haben sie nicht queer gesagt? Das ist doch fast wie Gender. Ja, aber Gender ist auch nicht. Genau. Ja, auf aber der Bingo-Karte stand es halt. Ich finde, wir sollten jedes Mal für die Religion, Schule, Identitäre und Verschwörungstheorie. Das ist mal so ein Vortrag. Und wir sollten für jeden Affenstream so eine Karte haben. Was ist das überhaupt für ein Bingo-Karte? Ich habe da gar nichts mehr mitbekommen. Ach, das ist doch Preis hatte die Runde. Ja, ich habe einfach mal so eine Bingo-Karte erstellt. Super. Bingo-Bongo. Ja, gut, du magst jetzt, was wir natürlich draufstellen müssen. Auf den Bingo-Karte. Ja, voll gelohnt für die. Wow. Ich habe gestern Abend im DLF Kultur darüber gesprochen, dass Merz mit dem Gerede von angeblicher linker Cancel Culture in Anführungszeichen an US-Universitäten rechte Narrative bedient, sie damit mainstreamt und die politische Situation im Land absurd verzerrt darstellt. Ha? Die sagt irre. Die Person, die gerade eben, was habe ich die ganze Zeit gesagt, die stellt die Situation in Amerika absurd verzerrt da, aber das ist eine Untertreibung eigentlich, absolut verzerrt. Ja, also, der Tweet ist von Annika Brockschmidt. Also. Ja, aber genau. ich meine, ist sie eine Cancel-Culture-Leugnerin? Weil ich meine, in Deutschland, da sind die Fälle noch lichter gesät, aber in Amerika kannst du doch, ich meine, ich sag einfach hier, wie hieß der Brad Weinstein, Barry Weiss, all diese Leute, die rausgeekelt worden sind. Lächerlich, Annika. Lächerlich. Ja, noch Professorinnen. Weißt du, Cancel Culture sind Sachen wie ein Professor an der Universität fragt nach Beweisen zu der Unterstellung, dass es Rassismus geben würde am Campus. Das ist Rassismus und somit ist das Cancel Culture. Also das ist das Problem. Das ist nicht das Problem, dass Leute Macht missbrauchen und dann halt rausgeschmissen werden. Das ist normal so. Aber dass die Leute halt, was Machtmissbrauch angeht, da so niedrige Standards setzen, dass ein Professor, der einfach nach Beweisen fragt zu den Behauptungen, die Leute machen und das schon dann dafür sorgt, dass er rausgeschmissen wird. Das ist das Problem. Der Reiner Tentacle hat es schön zusammengefasst. Okay, Friedrich Merz, Peter Thiel und Birgit Kelle. Wen müssen wir noch bekämpfen, damit alles besser wird? Ja, vor allem, diese Leute mitgenommen aus dem Vortrag. Diese Leute können auch gern fragen, wie man bitte bekämpfen soll. Die werden da auch nicht wissen, wie man bekämpfen soll. Doch, die wissen das. Das haben sie auch gerade die ganze Zeit erzählt, was man alles bekämpfen muss. Und das ist noch eine nach oben offene Liste. Da sind noch jede Menge Streifen und wenn sie noch brauchen, tackern sie noch 100 Seiten dahinter. Nein. Ich meine, wie man das bekämpfen muss. Ja, man richtet große Geldkanonen wie in Skigebieten. Die Schneekanonen richtet große Geldkanonen auf NGOs. Keine Bühne bieten und so. Mhm. Aber bloß nicht Cancel Culture, seid vorsichtig. Aber jetzt haben wir hier noch eine andere Österreicherin, die das mein Ansehen von Österreicherinnen insgesamt um einiges hebt jetzt nach dem Niederschlag. Anna Schneider antwortet auf Annika Brockschmidt auf diesen linke Cancel Culture eine US-Universitäten-Tweet, sagt intellektuell eigentlich eher wenig satisfaktionsfähig, wer in Anführungszeichen rechten Narrativen das Böse sieht, aber linke Cancel Culture in Anführungszeichen setzt. Ja. Ja, ist kann was man fast nichts mehr hinzufügen. Ist was dran. Ist zwar ein bisschen sanft ausgedrückt, aber ist was dran. Es ist auch lustig, dass Annika Brockschmidt mit DLF Kultur darüber redet, was der Merz gesagt hat, während Anna Schneider, von der Tweet da kommt, direkt einfach darunter ein Interview verlinkt, das sie mit Merz hatte über Cancel Culture. Auch nice. Ja, soweit ich das verstanden habe, ich habe es zwar nicht gelesen, das Interview, aber sagt er auch wieder so Sachen wie, ja, es kommt aus Amerika rüber oder so. Ich mir denke, ey, unterhalte dich doch mal mit irgendwelchen Leuten von deinem RCDS. Die werden dir schon sagen, wie sie da seit Jahren angegangen werden an deutschen Universitäten. Also wenn wir den Faden nehmen von, es kommt aus Amerika, dann zieh mal den Faden ein bisschen länger zurück in der Vergangenheit, dann wirst du rausfinden, es kommt aus der Frankfurter Schule. Ist der Faden aus Baumwolle, ist hier für den Critical Race Theoretiker interessant. Ja, der Faden ist aus Baumwolle, wurde von Schwarzen nachhaltig gepflückt. Das kann ich nicht unterschreiben, bevor ich nicht Consent von allen habe. Wo kommt der Faden wirklich her? Kann man da nicht so eine Art Consent-Blockchain machen? Schuhwolle. Dass praktisch der die Wolle pflückt, oh mein Gott, dann ich seinen Consent gibt. Ich habe den perfekten Namen für den Token. Wir nennen es CoinCent. Boah, komm. Boah. Lass uns das Ding schnell patentieren, ey. Jetzt haben wir mal eine Idee gehabt. Ja, die Investitionsbank Berlin, die würde da bestimmt Geld hinschicken. Die fördern jegliches Startup, alles Mögliche. Du musst man Blockchain, muss ja nur bei den... Also es reicht, wenn du Blockchain und AI buchstabieren kannst und du kriegst 400.000 Euro. Das White Paper für CoinCent sehe ich auch schon jetzt vor mir. Da wird einfach so dezentral entschieden, ob gerugpult wird. Mit welchen Tech-Bros bin ich hier gelandet, ja? Was denn? Und damit erkläre ich den Stream für beendet. Ich will noch eure Abschiedsworte. Ja, Leute, wenn ihr noch die Kraft habt nach diesem Marathon, ab in den Wald. Lasst euch da bloß nicht gendern. Ja. Und sorgt dafür, dass ihr im Wald Internetverbindungen habt, so damit ihr auf der Safe Space gehen könnt. Ja. Ich spende meine Abschlussrede an Captain Random, der sagt, der Faden kommt aus den USA, aber das Knäuel aus Frankfurt. Und kauft Miete pro Kopf und Knicklicht auf Amazon. Und Race Marxism von Lindsay. Ja, Race Marxism von James Lindsay, das ist auch ziemlich gut. Ja, nein, ohne Spaß. Den ganzen Stream nix und plankt dann seine Bücher. So. Ja, auf jeden Fall. Nein, aber Race Marxism von James Lindsay ist mindestens genauso gut wie The Blank Slate von Steven Pinker, finde ich persönlich zumindest. Also sehr angenehmes Buch. Ich habe es auch gelesen und ich kann es bestätigen. Es gibt es auch bei Audible als Hörbuch. Da gibt es zum Ende hin noch einen ganzen Podcast-Folge von James Lindsay über die Geschichte von Marxismus. Ich lese Otherland von Ted Williams. Bin im zweiten Band, lass die Finger vom Hörbuch, das ist mir zu laut und zu krachig und zu verwirrend. Aber trotzdem wunderbare Quadrologie, wenn ihr Bock auf 3.000 bis 4.000 Seiten habt. Ja, ich sag dann mal Buchempfehlung Edwin Black, The War on the Week. Kleine Geschichtsauffrischung, okay. Was er in der Schule garantiert nicht beigebracht bekommen hat. Aber historisch Fakt ist. Ich lese nichts zur Zeit, aber ich habe mir gedacht, ich gebe mein Gender zum Assumen frei. Mal gucken, was passiert. Kannst du das bitte über CoinCent bestätigen, dass du das gemacht hast? Leider. Ach so, und vergesst nicht, fördert, was der freie Dienst zerschmettert, was ihr schadet. Ja, das ist auch sehr wichtig. Ja, und wenn ihr das nicht tut, ist es Zensur, ja. Ja. Mach ich immer. Alles haben wir gesagt, außer Kulturmarxismus. Fördert, was der freie Dienst zerschmettert, was ihr schadet. Das auch. Deswegen. So.